Jesus, halleluja, halleluja, halleluja. Oh, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Oh, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Und in Offenbarung 4, Vers 1 heißt es, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der, der saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze, und Stimmen und Donner. Halleluja. Was sind diese Blitze, die aus dem Thron Gottes hervorgehen? Ich glaube, dass heute Morgen wirklich Blitze hervorgehen, auch hier auf die Erde, aus dem Thron Gottes, vom Thron Gottes hervor. Diese Blitze, sie sind Energieblitze, sind Wirksamkeiten Gottes. Es sind Wunder Gottes. Es sind Durchbruchsenergien. Es sind, ich habe das mal gesehen in einer Vision, es sind Impulse, die vom Thron Gottes ausgehen, mit, die hochenergetisch sind, hochwirksam sind. Also um Wunder zu bewirken, braucht es hohe Energie. Und ich sage dir, vom Thron Gottes gehen ständig Blitze, Wunderblitze, übernatürliche Blitze, übernatürliche Kraft und Energie aus. Halleluja, und wir sind im Geist in diesen Thronsaal Gottes versetzt. Paulus sagt, wir sind versetzt an himmlische Orte in Christus Jesus. Das heißt, wir sind versetzt an diesen Ort, von dem der Engel zu Johannes sagte, komm hier herauf, komm in diese Dimension. Komm in diese Dimension, da wo die Blitze sind. Komm in diese Dimension, da wo die Stimmen sind. Was sind die Stimmen? Die Stimmen transportieren das Wort Gottes. Sie transportieren das Wort Gottes. Weißt du, um die Energie der Blitze Gottes zu kanalisieren hier auf der Erde, braucht es das gesprochene Wort Gottes, braucht es das ausgesprochene Wort Gottes. Psalm 107, Vers 20 heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Das heißt, diese Stimmen sind das ausgesprochene, proklamierte, hineingesprochene Wort Gottes. Und er möchte dieses Wort Gottes kanalisieren durch uns, durch Worte der Erkenntnis, durch Worte der Wahrheit, Worte der Weisheit, Worte der Offenbarung, Worte einfach des Wortes Gottes, des biblischen Wortes Gottes. Er sandte sein Wort und heilte sie. Und was sind die Donner schlussendlich? Der Donner bestätigt hier auf der Erde, dass der Blitz angekommen ist. Amen. Wenn es donnert, weißt du, der Blitz hat irgendwo eingeschlagen. Der Blitz ist irgendwo runtergekommen. Dann weißt du, es ist angekommen. Der Donner ist mit anderen Worten die Empfangsbestätigung für die Wirksamkeit, für die Kraft Gottes hier auf der Erde. Es ist die Empfangsbestätigung für das Wunder Gottes. Und weißt du, wenn das Wort Gottes sagt, wir sind versetzt an diese himmlischen Orte, dann heißt es, wir sind versetzt an in diesen Raum der Blitze und der Stimmen und der Donner. Halleluja. Und aus diesem Raum aus geht die Energie, geht die Kraft, die es braucht, um in deinem Leben Durchbrüche zu bewirken. Egal, ob das körperliche Durchbrüche sind, ob das seelische Durchbrüche sind, ob das Durchbrüche sind in Beziehungen, ob das Durchbrüche sind an deinem Arbeitsplatz, ob das Durchbrüche sind in deinem geistlichen Dienst und Leben, wo auch immer du einen Durchbruch brauchst. Vom Thron Gottes gehen Blitze und Stimmen und Donner aus. Halleluja. Lass uns bereit machen, sie zu empfangen. Ich habe das mal in einer Vision gesehen, wo ich diese Blitze gesehen habe, die ausgehen vom Thron Gottes. Und ich wusste in meinem Geist in dem Moment, wer sie auffängt, in dessen Leben kommt diese Wirksamkeit hinein. Lasst uns Blitze fangen. Ja, lasst uns Blitze fangen im Geist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lass uns gemeinsam wirklich in seiner Herrlichkeit stehen. Lasst uns singen in Anbetung und lasst uns gleichzeitig Blitze fangen und lasst uns das Wort Gottes hier auf diese Erde kanalisieren. Let's go. Halleluja. In your glory. Empfangen. Lass uns diese Blitze ergreifen. wir empfangen von dir, Herr. Wir empfangen aus deiner Gegenwart. Wir empfangen direkt vom Thron Gottes. Halleluja, Halleluja. Jemand hier in diesem Bereich, ihr habt es gesehen, da ist wie eine dunkle Wolke ist auf dein Herz gekommen in der Vergangenheit. Und es hat bewirkt, dass du auch Probleme in deinem physischen Herzen hast. Es ist wie eine dunkle Wolke, die da drauf gekommen ist. Und Jesus möchte jetzt dieser dunklen Wolke befehlen, dass es weicht. Wer ist es hier in diesem Bereich? Streck einfach deine Hand aus. Wenn du einfach ein Problem hast mit deinem Herz, streck einfach deine Hand aus. Ist hier in diesem Bereich jemand? Streck einfach deine Hand aus. Ja, okay. Streck deine Hand aus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass jetzt diese Kraft kommt, diese Kraft, die diese Wolke wegnimmt, in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Ich befehle jetzt diesen Geist, der dein Herz angegriffen hat, jetzt zu weichen durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen hebe dich weg, verpflanz dich ins Meer, sei frei und los. In Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Da hinten in dem Bereich ist jemand, und ich habe das gesehen, du hast ein Problem unter der Schädeldecke. Ich meine körperlich, nicht mit Intelligenz oder so, sondern ein Problem unter der Schädeldecke. Körperlich ist ein Problem. Wen betrifft es? Streck deine Hand aus, da in dem Bereich. Du, bist du das? Bist du das, ja? Okay, streck deine Hand ganz weit aus, streck beide Hände aus. Halleluja, danke Jesus für deine Kraft, Herr. Danke Jesus, Herr, dass du diese Frau jetzt berührst, Herr, in diesem Bereich unter der Schädeldecke, in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Ich befehle diesem Problem jetzt, dass es weicht, in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi, was auch immer die Ursache war. Auf, frei und los, jetzt, in Jesu Namen. Oh, da ist es. Halleluja, sag danke Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jemand ist auch hier auf dieser rechten Seite und du hast ein Problem mit deinem Bewegungsapparat, das dazu führt, dass du teilweise Probleme hast mit dem Laufen. Da ist ein Problem mit deinem Bewegungsapparat. Und Jesus möchte dich berühren. Wen betrifft es? Streck einfach deine Hand aus. Okay, danke Jesus. Streck deine Hand weit aus. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus für deine Kraft, Herr. Oh, danke Herr für... Wow. Halleluja. Blitze vom Thron Gottes. Oh, Blitze vom Thron Gottes. Danke Jesus. Oh. Halleluja. Danke, Herr, dass wirklich diese Elektrizität, diese geistliche Elektrizität, Herr, jetzt durch seinen Bewegungsapparat durchgeht, Herr, durch die Wirbelsäule, durch die Hüfte, durch das Steißbein auch, in Jesu Namen, Herr, die Beine, die Knie, in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr, für deine komplette Wiederherstellung. Komplette Wiederherstellung. Jetzt in Jesu Namen. Oh, oh, und ich setze frei Feuer unter deinen Füßen. Oh, unter deinen Füßen, dass du rennst und dass du springst und dass du tanzt. Halleluja, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Beweg mal, beweg dich mal, beweg dich mal, beweg dich mal, beweg dich mal. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Danke, Jesus. Yes. Breakthrough. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Jemand hier in diesem Bereich hat eine Ohrinfektion oder Entzündung und deswegen ist eins deiner Ohren oder sogar beide Ohren so dumpf, ist wie so ein dumpfes Ding da drauf. Halleluja, streck einmal da. Okay, ja, streck deine Hand aus in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine heilende, wunderwirkende Kraft in dem Namen von Jesus, Herr. Ohren, öffnet euch in Jesu Namen. Entzündung, geh raus jetzt in dem Namen Jesu Christi. Oh, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt, frei und los. Frei und los. Halleluja, Halleluja. Du wirst es testen können, wenn du bis mehr in der Ruhe bist, dass es diese Dumpfheit weggegangen ist. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Vater, für deine Kraft. Halleluja. Jemand ist hier und du hast Durchblutungsstörungen in deinem Körper. Und zwar aufgrund, sind es noch die Folgen von einem Schlaganfall. Und deswegen sind es teilweise Probleme auch mit Taubheit in bestimmten Extremitäten. Und Gott möchte dich gerade jetzt berühren. Wen betrifft es? Irgendwo hier im Raum? Ist es bei dir? Ist es bei dir? Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell nach vorne. Ich möchte dir einfach kurz die Hand auflegen. Ich möchte dir kurz die Hand auflegen, wenn dich das betrifft. Ja, komm ganz schnell nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ist es in den Beinen oder in den Füßen? Genau. Bei den Schwaben sind die Füße auch die Beine. Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine heilende, wunderbare Kraft, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Halleluja, danke Jesus, danke, danke Jesus, danke Jesus, Herr, Herr, in dem Namen Jesus, Herr, nehme ich diesen Körper zurück im Raum des Geistes in der Zeit, Herr, und zurück in den Zustand, in dem er war, bevor überhaupt dieser Schlaganfall passiert ist, Herr, in Jesu Namen, Herr, und ich setze jetzt den Zustand frei, wie er davor war, in der Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen, in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Beweg mal deine Beine ein bisschen, beginne mal deine Beine zu bewegen. Halleluja, danke Jesus. Ha? Danke Jesus. Ja. Halleluja, yes, more, more. Hattest du taub bei deinen Füßen, oder? Was war das? Ha? Ja, und wie ist es jetzt? Gut, Halleluja, come on, come on. Oh, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja, Halleluja. Personen gesehen, fünf Personen, und ihr braucht alle fünf eine Streckung eurer Wirbelsäule. Ja, die Wirbelsäule ist krumm und sie braucht eine Streckung, wirklich eine Streckung. Das heißt, du wirst danach größer sein als vorher. Streck mal deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Eins, zwei, drei. Oh, das sind sogar mehrere. Okay, streckt eure Hand aus. Ich habe irgendwie fünf gesehen, ich weiß es nicht warum, aber streck einfach deine Hand aus. Auch du übrigens, wenn du über Livestream zuschaust, du kannst mitgeheilt werden, da ist der Überfluss für dich im Livestream. In Jesu Namen, danke Vater für deine Blitze, die jetzt ausgehen. Weil ich habe das gesehen, wirklich, dass diese Blitze vom Kopf an durch die Wirbelsäule durchgegangen sind, und das sind diese Kraftblitze der Heilung, diese Kraftblitze auch der kreativen Wunder, der kreativen Kraft. Oh, und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, ich spreche das Wort Gottes aus, durch seine Wunden sind wir geheilt, und ich sage jetzt, Kraftblitze Gottes, kommt jetzt in diese Wirbelsäulen hinein. In Jesu Namen, von Kopf bis Fuß, geht durch diese Wirbelsäulen durch jetzt. Oh, in Jesu Namen, einige spüren, dass es wie so kracht in der Wirbelsäule, in den Wirbel. Und Gott streckt deine Wirbelsäule. Gott streckt deine Wirbelsäule aus. In Jesu Namen, da wo es Skoliose war, in Jesu Namen, jetzt Streckung in Jesu Namen. Danke, Herr, für die göttliche Ordnung, Herr, die sich freisetzt in diesen Wirbelsäulen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Einige spüren das. Du spürst ja, wie das leichter wird, wie der Zwischenraum zwischen den Wirbeln größer wird. War vielleicht vorher so, dass was abgedrückt war, dass Schmerzen waren, dass es einfach gedrückt hat. Oder was, ja, Taubheit vielleicht auch sogar bis in die Extremitäten. Aber in Jesu Namen, das weicht jetzt. Das weicht jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, das sind die Blitze Gottes. Halleluja. Streck dich einfach mal aus. Beweg mal deine beiden Hände so. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Einige hatten Schmerzen vorher. Die gehen jetzt raus. Die gehen jetzt raus. Jede Folge dieser Krümmung geht jetzt raus. Jeder Schmerz, jede Sehne, jede Muskel, jede Bandscheibe, jeder Nerv kommt jetzt in die Ordnung Gottes zurück. In dem Namen Jesus. Schmerzen gehen raus. Schmerzen gehen raus in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Pass auf. Jetzt beweg dich einfach mal in deiner Wirbelsäule. Ja, manche werden noch vom Heiligen Geist bewegt in der Wirbelsäule. Wer von euch merkt jetzt, dass sich etwas verändert hat? Die Schmerzen sind weg? Oder du hast eine Bewegungsfähigkeit, die du vorher nicht hattest? Oder du merkst einfach, dass du gewachsen bist? Okay, lass mal deine Hand sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Halleluja. Da auch. Danke. danke Jesus, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Oh, wir sind im Raum. Ich sag dir was, wir sind schon in den Raum der kreativen Wunder hineingegangen. Wir sind schon in den Raum der kreativen Wunder hineingegangen. Halleluja. Jemand ist hier und du hast eine Bewegungseinschränkung in deinem Körper und zwar aufgrund, beziehungsweise ja, dieser Nagel, das ist ein Nagel oder mehrere Nägel, die wurden reinoperiert, um dir zu helfen, aber letztendlich haben sie auch bewirkt, dass du eine Bewegungseinschränkung hast in deinem Körper, in dem Gelenk, da wo diese Nägel oder der Nagel reingemacht worden ist. Wen betrifft es? Wer hat eine Bewegungseinschränkung aufgrund von einem Nagel bei dir? Okay, streck deine Hand aus. Wo ist es? In welchem Gelenk? Okay, im Arm. Halleluja. Danke, Jesus. Streck deine Hand aus. Oh, in Jesu Namen. Oder komm einfach am besten hierher. Halleluja. Das ist das Allerbeste. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Die anderen, ihr könnt hier bleiben. Das ist alles gut. Halleluja. Kommt auch noch dran. Preist den Herrn. Halleluja. Wo ist der Nagel? Da, ein Nagel. Sieben Nägel. Sieben. Oh, hör mal. Ist keine, in dem Fall nicht heilig. Lass mal locker. Halleluja. Vater, wir danken dir, Herr, dass wir in diesem Raum der kreativen Wunder sind, Herr. Herr, danke, Herr, für deine kreative Kraft, Herr. Danke, Heiliger Geist, Herr. Danke, Heiliger Geist, Herr. Ich befehle diesen Nägel, jetzt sich aufzulösen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dieser Bewegungseinschränkung zu weichen, Herr. Herr, so wie wenn es nie passiert wäre, Herr. Herr, so wie wenn diese Nägel nie rein operiert worden wären, Herr. In dem Namen von Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hattest du Schmerzen vorher? Du hattest die Schulter gebrochen. Wann war das gebrochen? Vor 8 Wochen, okay. Und seitdem hast du die Nägel da drin. Okay, und jetzt hast du Schmerzen da auch. Ne? Ohne Platte sogar auch, wow. Halleluja, das heißt, du hast jetzt auch Bewegungseinschränkung. Oh, danke Jesus, Herr. Danke, Herr, danke, Herr. Wow, danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, was kein Arzt kann, Herr, kannst du. Danke, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Wie wenn es nie gewesen wäre, Herr. Wie wenn es nie gewesen wäre, Herr. Wie wenn es nie gewesen wäre, Herr. Wie wenn es nie gewesen wäre, Herr. Wenn es nie gewesen wäre. Was spürst du? Was spürst du? Sie lacht. Was spürst du? Lass es mal hören. Was spürst du? Ich sagte, es ging die ganze Zeit nicht. Und jetzt geht's? Ich konnte nicht nach hinten mehr. Wow, und jetzt geht's? Ohne Schmerzen? Die Schmerzen sind weg. Halleluja! Weißt du, Herr? Danke, Jesus! Oh, er ist unser Arzt! Halleluja! Halleluja! Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben! Halleluja! Danke, Jesus! Wow, sieben Nägel und eine Platte! Halleluja! Danke, Jesus! Er ist unser bester Arzt! Halleluja! Ich sage euch, wir sind im Raum der kreativen Wunder. Ich glaube, dass einige hier sind heute Morgen. Das habe ich gesehen. Einige sind hier und du hast einen oder zwei oder mehrere krumme Finger. Wen betrifft es? Okay, streck mal deinen Finger in die Herrlichkeit Gottes. Streck einfach deinen Finger in die Herrlichkeit Gottes, wenn er krumm war. Okay, einfach nach oben. Schau nicht auf den Finger, sondern streck deinen Finger in die Herrlichkeit Gottes. Vater, ich danke dir für deine kreative, wunderwirkende Kraft, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt im Raum des Geistes diese Finger zurückbringst in die göttliche Ordnung, Herr. Wie es vielleicht nie war, was auch immer die Ursache war, eine verkürzte Szene, ein Unfall, was auch immer es gewesen sein mag oder einfach ein Fehlwachstum. Herr, in dem Namen Jesus setzt jetzt die göttliche Ordnung frei, Herr, in diesen Fingern, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Jetzt mach einfach mal da oben so. Mach einfach mal so. Wow. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt schau einfach mal auf deine Finger. Schau einfach mal deinen Finger an. Halleluja. Wer sieht, dass sich was verändert hat in deinem Finger? Wer sieht, dass der Finger gerade ist, als er vor ist, dass er sich bewegt hat, dass er gerade ist, als er vor ist? Wink mit deiner Hand. Bei dir? Halleluja, danke Jesus. Wink einfach mit der Hand, wenn du merkst, dass der Finger, der vorher krumm war, jetzt gerade geworden ist. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Schau, pass mal auf. Ich glaube, wir müssen es noch mal machen. Halleluja. Pass auf. Du tust deinen Finger in diesen Raum der Herrlichkeit Gottes. Und da sind Blitze der Energie. Verstehst du? Und diese Blitze der Energie haben die Kraft, wirklich auch hier auf der Erde Dinge neu zu kreieren. Also wir müssen das verstehen. Gott ist auch ein Gott der kreativen Wunder. Er hat kreiert. Er hat am Anfang gesprochen und es geschah. Und genauso, wenn wir sein Wort aussprechen, dann spricht er und es geschieht. Halleluja. Streck nochmal deinen Finger da in die Herrlichkeit Gottes. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass jetzt diese Finger sich bewegen gemäß der Schöpfungsordnung Gottes. Halleluja. Halleluja. Oh. Oh. Frei in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt beweg nochmal deine Hand. Mach mal so. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt schau mal deinen Finger an und schau mal, was sich bewegt hat. Schau mal, was sich bewegt hat. Schau mal, was sich verändert hat. Schau mal, was sich verändert hat. Halt mal aus. Schau mal, was sich verändert hat. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer merkt, dass sich was verändert hat? Wer sieht, dass sich was verändert? Bei dir? Bei dir? Bei dir? Bei wem noch? Halleluja. Du hattest einen krummen Finger. Der? Und jetzt? Jetzt ist frei. Wow, der war krumm und die Sehne war blockiert, oder wie? Nach einem Unfall. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Du hattest auch einen krummen Finger. Nee, wer war das? Wer hat sich noch gemeldet? Du, ja? Hä? Der ist jetzt... Wow. Das ist aber, sie sagt, pass auf, komm mal her. Gott ist dabei. Ich hab's euch gesagt. Gott, du krumme Finger gerade. Komm mal her. Was war mit dem Finger? Ich komme runter zu dir. Okay, ja. Ja. Der war ziemlich krumm, aber mich hat er eigentlich nie gestört von der Geburt her. Von Geburt an? Ich habe halt jetzt einfach mitgemacht. Ich habe gedacht, ja, der ist halt krumm vielleicht. Und jetzt? Ja, fast gerade. Jetzt ist er fast gerade. Halleluja, danke Jesus. Amen. Oh, Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Da war noch mehr. Wer hat noch gespürt, dass sich was bewegt hat im Finger? Wer hat es noch gespürt? Da hinten hat sich auch noch jemand gemeldet. Streck einfach deine Hand aus, wenn du gemerkt hast, dass sich da was in deinem Finger bewegt hat. Dass sich was verändert hat. Halleluja. Wir sind im Raum der kreativen Wunder. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hab keine Angst, hab keine Scham. Also, ich weiß, manche denken dann, die denken, dass ich verrückt bin oder so irgendwas, wenn ich das sage. Mein Finger war krumm und jetzt ist er gerade. Aber ich sag dir, genier dich nicht für die Wunder Gottes, die er tut. Weißt du, wir müssen einfach nur sein wie die Kinder und er hat seine Tasche mit Geschenken schon ausgepackt. Halleluja. Strecken uns nochmal alle aus in der Gegenwart Gottes. Das sind noch mehr Dinge, die Gott tun will. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es sind auch andere Wunder. Es sind auch andere Durchbrüche. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Oh, danke, Herr, für deine Kraft. Danke, Herr. Ja, für diese kreative Kraft. Danke, Herr. Herr, für diese kreative, wunderwirkende Kraft, Herr. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, ihr habt gesehen, da ist jemand und du hast einen Tumor in deinem Körper und der ist wie so Apfelsinen groß etwa. Apfelsinen groß. Entweder jemand hier live vor Ort oder auch über Livestream. Da ist jetzt einfach diese kreative Kraft, die Dinge zur Auflösung bringt. Auch Zysten und Knoten lösen sich auf in der Gegenwart Gottes. Wenn du irgendwo in deinem Körper eine Auflösung brauchst, dann einfach gerade jetzt, leg einfach die Hand auf die Stelle, wo du diese Auflösung brauchst, weil da ist die Kraft des Heiligen Geistes, das sind die Blitze Gottes. Und ich sage in dem Namen Jesu Christi, Herr, diese Tumore, auch speziell dieser Apfelsinen große Tumor, er löst sich jetzt auf in dem Namen Jesu, er schrumpft zusammen durch die die Kraft des Heiligen Geistes. Jeder Knoten, jede Zyste, alles, was nicht gemäß der Schöpfungsordnung Gottes in den Körper hineingehört, es löst sich jetzt auf durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Kraft des Heiligen. Oh, durch die Kraft des Heiligen. Wow, leg deine Hand drauf. Leg deine Hand drauf. Das sind wirklich, heute Morgen, ich sag euch, da ist nichts, was unmöglich ist. Halleluja. Vielleicht ist es sogar etwas, was du direkt spüren kannst unter deiner Hand. Und es schrumpft jetzt in dem Namen Jesus. Ich sag dir, es schrumpft jetzt in dem Namen Jesus. So wie die krummen Finger gerade geworden sind, Herr, so schrumpfen diese Tumore jetzt, diese Knoten jetzt in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Tu mal die Hand weg von der Stelle, wo du die Hand draufgelegt hast. In Jesu Namen. Und jetzt, wenn dieser Knoten oder das, was ich auflösen musste, tastbar war, dann tu jetzt nochmal die Hand drauflegen und fühl mal, was sich verändert hat. Weil da ist Schrumpfung, da ist Schrumpfung, da ist Auflösung, Knoten lösen sich auf, Tumore lösen sich auf, Ganglione lösen sich auf, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Ich weiß, vieles kannst du nicht sofort testen, weil es innerlich ist, aber das, was du äußerlich checken kannst, in Jesu Namen. Wer spürt, dass sich was aufgelöst hat in seinem Körper da drüben? Danke, Jesus, wo noch? Streck einfach deine Hand aus, wenn du merkst, da hat sich was aufgelöst. Streck einfach deine Hand aus, wenn du fühlen kannst, da hat sich was aufgelöst. Da drüben noch jemand Zweites. Okay, wo noch? Lass einfach sehen, wenn du fühlst einfach, du tastest einfach und du spürst, was hat sich aufgelöst? In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Was hat sich dort aufgelöst? Du hast dich gemeldet. Was hat sich dort aufgelöst? Ha? Ganglione im Magenbereich. Und dann ist es weggegangen. Und jetzt? Und jetzt ist es weg. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Da hat sich noch jemand gemeldet. Bei dir. Ja, was hat sich bei dir aufgelöst? Oh, wow. Das ist auch ein kreatives Wunder. Dein Lungenvolumen war durch Corona zu klein gewesen. Und jetzt spürst du plötzlich, dass du atmen kannst. Oh, danke, Jesus. Komm mal her nach vorne. Ich leg dir noch kurz die Hand auf. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus, komm mal her. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, für deine kreative Kraft, Herr, wo das Lungenvolumen eingeschränkt war, Herr, in Jesu Namen. Weite jetzt diese Lunge, Herr, durch die Kraft des Heiligen Geistes, jetzt in Jesu Namen, jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen, oh, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Alles, was dich blockiert hat, geht jetzt raus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Da raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus. Frei und los. Frei und los. Frei und los. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, da ist so ein Geist drauf. Halleluja. Danke, Jesus. In Jesu Namen befehle ich diesen Geist, der dich gequält hat, der dich geknechtet hat, der versucht hat, das Leben abzudrücken, jetzt herauszukommen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sei frei und los jetzt in Jesu Namen. Frei in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Oh, oh, Jesus ist hier in diesem Haus. Halleluja. Komm, lass uns ihm mal wirklich gebührend feiern. Lass uns ihm gebührend die Ehre geben. Halleluja. Jesus ist in diesem Haus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streck dich aus nochmal in diesem Raum. Also wenn du einen Wunderdurchbruch brauchst heute Morgen, egal was es ist, ob körperlich, seelisch, materiell oder wo auch immer, in welchem Bereich deines Lebens auch immer, streck dich einfach aus in seiner Gegenwart. Halleluja, wir danken dir, Herr, Herr, für deine Wunder. Wir danken dir, Herr, für deine Durchbrüche, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine Durchbrüche auch in Beziehungen, in Familie, Herr. In Jesu Namen, danke, Vater. Danke, Vater, ich habe eine Nummer gesehen, eine Zahl gesehen, vierstellige Zahl, und zwar 5, 8. 82, 5882. Ich weiß nicht, ob das eine PIN-Nummer ist oder die letzten vier Ziffern einer Telefonnummer, was auch immer. Auf jeden Fall 5882. Wer kann was anfangen mit dieser Zahlenkombination? 5882. Komm einfach ganz schnell nach vorne, wenn du damit was anfangen kannst. 5882, weil Gott möchte etwas tun in deinem Leben. Komm einfach ganz schnell nach vorne, wenn dich das betrifft. 5882, überleg kurz, wo könnte das sein bei mir? Und dann komm einfach nach vorne. Halleluja. Und dann habe ich noch was anderes gesehen, und zwar eine Frau hat Probleme mit ihren Kindern oder Kind, und zwar im Alter so von 13 bis 14 Jahren. Und ich spreche jetzt nicht von normalen Pubertätsproblemen, sondern es sind wirklich massive Dinge. Du warst auch schon beim Arzt und so weiter, wegen dieser Probleme, und Gott möchte diesem Problem begegnen. Es kann sein, dass es auch jemand ist über Livestream, ich weiß nicht genau, ist jemand hier, der damit was anfangen kann hier im Raum? Wer? Du zeigst auf jemand, aber jemand meldet sich nicht? Mit Kindern 13 bis 14, nein, okay. Ist da jemand im Raum? Okay, dann ist es wahrscheinlich für jemand über Livestream. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Ich habe immer noch diese 5882, wenn dich das betrifft, dann komm einfach nach vorne. Ja? Hab einfach den Mut. Auch wenn es deine PIN-Nummer ist, wir verraten es niemand. Ja? Niemand will von deiner Kreditkarte abheben. Keine Sorge. Aber Gott möchte dich berühren. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, Herr, dass du jetzt diesen Kind oder diese Kinder, ich habe das 13, 14 gesehen, ich wusste nicht, ob das Kind zwischen 13 und 14 ist oder ob es zwei Kinder sind mit 13 und 14, auf jeden Fall habe ich dieses 13, 14 gesehen, und ich danke dir, Jesus, Herr, dass du jetzt dieser Mutter begegnest, insbesondere, Herr, die sich darüber große Sorgen macht, die eine große Not darüber hat, Herr, in dem Namen Jesus, ich danke dir, Herr, für deine wunderwirkende Kraft, Herr, ich danke dir für deine Durchbrecherkraft, Herr, an diesem Punkt, in dem Namen von Jesus, Herr, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, in Jesu Namen, Herr, du bist der Gott, Herr, der das Unmögliche möglich macht. Und ich danke dir, Herr, dass ich jetzt, Herr, diese Probleme auflösen, Schritt für Schritt. Du wirst merken, es ist nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt, von heute an, werden sich diese Probleme auflösen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Nimm das Wort. Er sandte sein Wort und heilte sie. Da ist die Energie Gottes auf diesem Wort. Nimm dieses Wort für dich und du empfängst es. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich habe noch das Jahr 1987 gesehen. Ich glaube, dass jemand hier ist. Du bist im Jahr 1987 geboren. Und Jesus möchte ein Wunder in deinem Leben tun. Wen betrifft es? 1987 habe ich gesehen, das Jahr 1987. Und du brauchst ein Wunder in deinem Leben. Ist das jemand hier vor? Dein Sohn, okay. Komm mal her. Ja, ich spüre das. Gott möchte deinen Sohn berühren. Ja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Komm mal her. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie heißt du? Reinhilde. Reinhilde. Dein Sohn? Patrick. Patrick, ja. Patrick, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine... Oh. Oh. Herr, du machst aus Bruchstücken etwas Ganzes, Herr. Du nimmst die ganzen Teile, die wie verstreut da liegen, Herr, und du machst etwas Ganzes, Herr. Du machst etwas Ganzes, Herr, durch deine wunderwirkende Kraft. Und ich danke dir, Herr, dass jetzt deine Kraft durchdringt hin zu diesem jungen Mann, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Oh, dass dieser junge Mann jetzt, Herr, diese, ja, erfasst, Herr, dass du seine Wiederherstellung bist, Herr. Und dass er diese wiederherstellende Kraft und Liebe Gottes erlebt in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Jetzt durch seine Mutter hindurch, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ah, wir werden davon hören. Schreib uns das Zeugnis. Auch ihr, wenn ihr ein Wunder erlebt während des Gottesdienstes, schreib uns einfach ein Zeugnis an wunder@glorylife.de. Ja? Wunder@glorylife.de ist unsere E-Mail-Adresse. Schreib einfach, was passiert ist. Weil manche Dinge gehen einfach über eine bestimmte Zeit, bis sie voll sichtbar sind. Halleluja. Halleluja. Aber zu dir sage ich in dem Namen Jesus, bevor ein halbes Jahr um ist, wirst du bereits eine deutliche Veränderung sehen. Halleluja, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Reign forever and ever. Ja, lass uns singen. Singen, erleben einige noch Wunder und Durchbrüche und Dinge passieren überall im Raum. Halleluja, die Geschenke Gottes sind frei zur Verfügung. Greif einfach rein. euch einfach mal sehen, gerade jetzt an der Stelle. Wer hat alles bis zu diesem Zeitpunkt des Gottesdienstes bereits erlebt, dass Jesus ihn berührt hat, dass etwas sich in deinem Körper oder auch in deiner Seele, es kann auch da ein Durchbruch haben, wo du weißt, dass ein Durchbruch passiert. Wer hat alles einen Durchbruch jetzt bereits bis zu diesem Punkt empfangen? Streck einfach mal deine Hand aus. Wow. Wow, wow, wow, Halleluja. Danke überall, ich kann gar nicht so viel zählen. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich sag dir was, das ist erst der Anfang. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Darfst du zu deinem Nachbarn sagen, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und bevor du dich an deinen Platz setzt, drück einfach nochmal jemanden, sag, schön, dass du heute neben mir sitzt. Ist es nicht wunderbar, gemeinsam in der Familie Gottes die Herrlichkeit zu erleben, seine Gegenwart zu erleben? Das ist so eine wunderbare Sache. Halleluja. Danke, Jesus. Und dann dürft ihr Platz nehmen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Ich möchte heute nur ein ganz kurzes Wort Gottes predigen, bevor wir nochmal wirklich, was heißt nochmal eine andere Dimension auch der Wunderwirksamkeit hineingehen gleich. Und ich möchte einfach heute Morgen mit euch lesen einen Text, der ziemlich bekannt ist, aber noch zu wenig praktiziert wird und zu wenig umgesetzt wird. Und zwar im Markus-Evangelium, die letzten Worte von Jesus im Markus-Evangelium, die er seinen Jüngern mitgegeben hat. In Markus Kapitel 16, ab Vers 15 lese ich. Und ich gehe einfach Vers für Vers durch heute Morgen, weil in jedem Vers steckt eine Botschaft für uns drin. Also gehe ich Vers für Vers durch und ich fange an in Vers 15. Und da heißt es, Jesus sagt zu den Jüngern, nachdem er auferstanden ist aus den Toten, sagt er, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Halleluja. Sag mal zu deinen Nachbarn, der ganzen Schöpfung. Warum sagt er, wir sollen das Evangelium der ganzen Schöpfung predigen? Ganz einfach, dazu musst du dir bewusst machen, was eigentlich das Evangelium ist. Das Evangelium, ich definiere es gerne so anhand des Wortes Gottes. Ich sage, das Evangelium ist die gute Nachricht vom Werk von Jesus Christus, vom vollbrachten Werk von Jesus Christus am Kreuz, durch das er, der er ein Sohn Gottes in der Herrlichkeit des Vaters war, zu einem Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters wurde bis zum Tod am Kreuz, damit wir, die wir Menschensöhne waren, außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, durch ihn zu Gottes Söhnen würden in der Herrlichkeit des Vaters. Amen. Römer 8, Vers 30 heißt es, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Sag mal verherrlicht. Wenn jemand in Christus ist und in die Gemeinschaft mit Christus kommt, sagt 2. Korinther 5, 17, dann ist er eine neue Schöpfung. Halleluja. Vorher warst du ein normales Menschenkind, ein Mensch, gefallen. Ja, das Wort Gottes sagt, am Anfang, als Adam und Eva sündigten, ist die Menschheit gefallen und mit der Menschheit ist die ganze Schöpfung gefallen. Amen. Jesus aber ist gekommen, um aus dir als gefallene Menschen eine neue Schöpfung zu machen, die nicht mehr gefallen ist, sondern gerechtfertigt ist, gerecht gemacht und damit Teilhaber der göttlichen Natur geworden ist. 2. Petrus 1, Vers 4. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Kannst du dir das vorstellen? Amen. Du als normaler, einfacher Mensch, scheinbar einfacher Mensch, ein Teilhaber der göttlichen Natur. Johannes sagt in 1. Johannes 4, 17, so wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. Halleluja. Wie ist Jesus? Jesus war zugleich Mensch und zugleich Gott. Er hatte die Natur Gottes und er hatte die Natur des Menschen. Wir haben von Natur aus nicht die Natur Gottes, aber durch Jesus werden wir Teilhaber der göttlichen Natur. Amen. Das ist das Erlösungswerk. Wir sind eine neue Schöpfung und diese neue Schöpfung trägt die Herrlichkeit Gottes. Johannes 17, 22, Vater, dieselbe Herrlichkeit, sagt Jesus, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist gemeint. Er hat dir dieselbe Herrlichkeit gegeben, die der Vater ihm gegeben hat. Er hat sie dir gegeben. Das heißt, du bist ein Sohn der Herrlichkeit. Und jetzt kommt's, durch dich. Wenn du ein Sohn der Herrlichkeit bist, die Herrlichkeit Gottes dir gegeben ist, so wie sie Jesus gegeben war, dann ist es so, so wie durch Jesus, als er hier über diese Erde ging, die Herrlichkeit Gottes hier auf diese Erde sozusagen eingeführt wurde, so wird durch dich als ein Sohn oder eine Tochter der Herrlichkeit die Herrlichkeit Gottes hier auf diese Erde eingeführt. Das ist die Bestimmung und das ist das Ergebnis des Glaubens an das Evangelium. Amen. Die Herrlichkeit Gottes kommt neu in diese Schöpfung hinein. Amen. In diese Welt hinein, in alles, was diese Welt betrifft. Weil Paulus sagt in Römer 8, Vers 20, heißt es, ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Das heißt, nicht nur die Menschen, auch die Tiere, auch die Pflanzen, alle Geschöpfe, die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, weil sie mit dem Menschen gefallen ist, mit anderen Worten. Die ganze Schöpfung, alle Geschöpfe sind der Vergänglichkeit ausgeliefert. Aber, Vers 21, er sagt, aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben. Sag mal Hoffnung. Er hat ihnen die Hoffnung gegeben. Was heißt Hoffnung im biblischen Sinne? Die sichere Erwartung. Amen. Die Gewissheit. Er hat eine Gewissheit in sie hineingelegt, eine sichere Erwartung in sie hineingelegt, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Amen. Warum sagt Jesus, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung? Weil durch das Evangelium die Herrlichkeit Gottes in diese gefallene Schöpfung neu eingeführt wird und die ganze Schöpfung befreit wird zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Amen. Halleluja. Also das ist unser Auftrag. Jesus sagt, proklamiert dieses Evangelium in die Schöpfung hinein. Deswegen muss es auch für uns als Christen immer normaler werden, dass Gott schöpferische Wunder tut. Weil er greift in diese Schöpfung ein. So wie wir es vorher gesehen haben mit den Nägeln, den Platten oder den krummen Fingern und so weiter. Gott greift in die Schöpfung ein, die er selber geschaffen hat, weil er ist ja der Schöpfer. Was glaubst du, wenn der Konstrukteur von Mercedes nicht die Fähigkeit hätte, in sein Mercedes einzugreifen, dann wird keiner sein Auto kaufen. Weil beim ersten Fehler, den er hat, bist du verloren. Amen. Aber der Konstrukteur von Mercedes hat die Fähigkeit, in sein konstruiertes Auto einzugreifen, es zu reparieren, es neu zu konstruieren, wenn er will, es umzubauen, was auch immer. Er hat diese Möglichkeit und genauso hat Gott als der Konstrukteur von dir und von mir und von allen Geschöpfen und von dieser ganzen Welt die Fähigkeit, neu zu kreieren, neu zu schaffen, zu reparieren, was auch immer notwendig ist. Und ich sag dir auch was, er hat auch alle Ersatzteile, die es braucht. Amen. Sein Ersatzteillager ist reich gefüllt. Halleluja. Amen. Und wenn du ein Ersatzteil brauchst, sei das ein Organ oder sei das ein Wirbel oder sei das ein Nerv oder was auch immer es ist, das Ersatzteillager Gottes ist prall gefüllt. Amen. Du musst auch nicht wie, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Mercedes ist, aber wo du teilweise vielleicht Wochen oder Monate warten musst, bis das Ersatzteil lieferbar ist. Ja, bei Gott ist immer, steht drauf, sofort lieferbar. Halleluja. Premium-Versand. Amen. Halleluja. Ich mache jetzt keine Werbung für bestimmte Versandhäuser oder so. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Also Römer 3, Vers 23 in der Neues Leben Übersetzung heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren, aber sie werden umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, die in Jesus Christus ist. Halleluja. Das heißt, die verlorene Herrlichkeit wird wiedergewonnen. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht an dich heute Morgen heißt, die verlorene Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die in deinem Leben in irgendeiner Weise verloren ist, die fehlt, diese Herrlichkeit ist wiedergefunden worden und sie ist bereit, um neu in dein Leben einzuziehen. Jesus Christus hat den Weg frei gemacht. Halleluja. Wo auch immer das notwendig ist, ob das in deinen Körper ist, ob das in andere Umstände ist oder wo auch immer hinein in Situationen, in deine Seele. Ich meine jetzt nicht mit anderen Umständen, meine ich jetzt nicht Schwangerschaft, aber vielleicht auch das. Verstehst du? Wir haben so viele Wunder erlebt, auch in Bezug auf Schwangerschaft. Leute, die nicht schwanger werden konnten, also vor allen Dingen Frauen, wurden dann schwanger. Ja, heutzutage muss man schon dazu sagen. Ja, ich sag dir was, ich sag immer noch, nur Frauen können schwanger werden. Amen. Das ist wichtig. Okay, muss man heute manchmal dazu sagen. Halleluja. Okay, also. Indem die Herrlichkeit Gottes wieder neu in diese gefallene Schöpfung einzieht, werden die Begrenzungen dieser gefallenen Schöpfung gesprengt. Deswegen sagt er, sie wird befreit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wie von euch glauben, dass die Herrlichkeit Gottes der Raum grenzenloser Möglichkeiten ist? Amen. In seiner Herrlichkeit ist alles möglich. In seiner Herrlichkeit gibt es keine Grenzen für das, was möglich ist. Und indem seine Herrlichkeit in diese Schöpfung eingeführt wird, durch die Söhne und Töchter der Herrlichkeit Gottes werden die grenzenlosen Möglichkeiten Gottes in diese Schöpfung eingeführt. Amen. Halleluja. Vers 16, ich lese weiter. Wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, der wird errettet werden. Ja, mit anderen Worten, wer es glaubt, wird selig. Amen. Ja, das müssen wir positiv sehen. Es ist schlimm, dass dieses Wort so verdreht worden ist in der Bedeutung. Weißt du, es ist wirklich so, wer es glaubt, wird selig. Amen. Wer es glaubt, wird errettet. Wer da glaubt und getauft worden ist, die Taufe ist das sichtbare Zeichen, das du setzt aufgrund deines Glaubens, dass du Jesus glaubst und dass du Jesus nachfolgst. Deswegen nennt Jesus dieses Zeichen hier mit dazu. Es ist nicht die Taufe an sich, die dich rettet, aber Jesus war offensichtlich die Taufe so wichtig, dass er sie im Zusammenhang mit der Errettung direkt genannt hat. Wer glaubt und getauft wird. Mit anderen Worten, Jesus ging davon aus, du kannst gar nicht glauben und nicht getauft werden. Es gehört zusammen. Deswegen, wenn du gläubig geworden bist an Jesus, möchte ich auch heute Morgen einen kleinen Aufruf zwischendurch. Wenn du gläubig geworden bist an Jesus und du bist noch nicht getauft, dann setze dieses Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Du sagst, ja, ich bin aber als Säugling besprengt worden am Altar. Er sagt dir, das ist schön, deine Eltern wollten, dass du irgendwie christlich aufwächst. Super, danke ihnen dafür. Sieh es als eine Segnung an. Aber eine Taufe kann es nicht sein. Eine Taufe kann es niemals sein, weil die Taufe setzt deinen persönlichen Glauben voraus, setzt deine persönliche Entscheidung voraus. Sie ist die Versiegelung auf dem, was in deinem Leben passiert ist. Deswegen können Säuglinge nicht getauft werden, aber sie können gesegnet werden. Amen. Und wenn du kein Säugling bist, sondern erwachsen bist und zum Glauben gekommen bist, wer glaubt und getauft, der wird errettet werden, dann lass dich taufen. Kleiner Aufruf, melde dich an. Wir haben bald wieder auch eine Taufe, glaube ich. Wann haben wir wieder Taufe? 29. Oktober. Also 29. Oktober bist du dabei. Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Und dann geht's weiter. Und das ist die andere Seite der Medaille. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Das wollen die Menschen heute gar nicht mehr hören. Und trotzdem sagt Jesus es ganz klar und ich sag dir, du kannst nicht an der einen Seite was vom Wort von Jesus wegtun und dann sagen, ja, aber ich will, dass sein Wort auf der anderen Seite an mir wirkt. Sondern sein Wort ist eins, sein Wort ist die Wahrheit. Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das heißt, der wird am Ende in die ewige Gottesferne kommen. Und es geht nicht anders, weil Jesus hat ein für alle Mal den Preis bezahlt. Er hat das Kreuz erduldet. Er hat diesen schrecklichen, furchtbaren Preis des Todes auf sich genommen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Und wer nicht an ihn glaubt, das heißt in Johannes 5, 24 heißt es, ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern er ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Das ist für die, die glauben. Und dann sagt er in Johannes 3, Vers 18, wer aber nicht an ihn glaubt, beziehungsweise ich lese davor den halben Vers davor noch, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Das ist nochmal das gleiche wie in 5, 24. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das heißt, es ist eine klare und ernste Ansage. Das Wort Gottes, das Evangelium, ist eine klare und ernste Ansage. Das Wort Gottes ist nicht nur eine gute Botschaft, um dich ein bisschen happier zu machen, sondern das Wort Gottes ist eine klare Ansage. Wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, wird nicht selig und somit unselig. Ja. Okay? Also, der Himmel ist real, die Hölle ist real, die ewige Verdammnis ist nichts anderes als die Hölle, wie auch immer du es nennen möchtest, es ist real und du hast die Entscheidung. Überall, wo das Evangelium proklamiert wird, haben Menschen die Entscheidung. Amen. Das heißt, wir müssen uns unserer Verantwortung bewusst sein. Wo immer du das Evangelium proklamierst und verkündest, scheidest du die Geister. Und Menschen können sich entscheiden, dafür oder dagegen. Und damit entscheiden sie über ihre Ewigkeit. So ist es. Das heißt, es ist eine hohe Verantwortung, auch dass Menschen, wenn sie dich sehen, wie du das Evangelium predigst, dass sie sagen können, ja, das, was der sagt, ist glaubwürdig. Der lebt es selber, der glaubt es selber. Das ist wichtig, verstehst du? Damit es glaubwürdig ist. Glaubwürdig ist immer nur das, was du selber lebst, wo du dein Leben reingibst. Weißt du, ich predige nicht das Evangelium, um Geld zu verdienen, weil ich mir nichts anderes einfiel, weil ich dachte, okay, als ich mich gefragt habe, was studiere ich, habe ich gedacht, ja, Theologie, das ist nicht so schwer, da muss man nur Griechisch, Latein, Hebräisch lernen, das macht nichts, kein Problem, das machen wir mal und dann haben wir einen sicheren Job. Nein, verstehst du? Du musst erfasst sein von der Realität des Evangeliums. Du musst durchdrungen sein von dieser Realität. Und Gott möchte dich heute Morgen neu erfassen und neu durchdringen. Wirklich vom Feuer und von der Realität des Evangeliums. Also da ist eine Kraft, da ist eine Power, da ist ein Wow, da ist ein Feuer in dieser Botschaft. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Oh, Fire! Halleluja. Glory. Jetzt machen wir weiter, okay? Vers 17. Nächster Vers. Jetzt geht's weiter. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Und jetzt kommt's. Jetzt kommen nämlich all die Dinge, die automatische Folge sein werden, wenn du das Evangelium glaubst. Er sagt hier nicht, diese Zeichen werden manchmal oder unter Umständen oder wenn sie besonders gut drauf sind, denen folgen, die glauben, sondern er sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Das heißt, daran erkennt man sie, daran kann man sehen, aha, das ist ein Gläubiger und für den Gläubigen gilt, du kannst dir sicher sein, sie werden dir folgen. Also es ist wichtig, dir anzuschauen, was dir alles folgt. Was folgt dir alles? Erstens, es folgt dir, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Was sind Dämonen? Dämonen sind gottfeindliche Mächte mit gottfeindlicher Energie, mit gottfeindlicher Kraft, die Menschen versuchen zu schaden. Egal welche Macht es ist, egal welche Kraft es ist, egal wie stark sie scheinen mag, diese Macht muss sich in dem Namen Jesus beugen, wenn du sprichst. Er sandte sein Wort und heilte sie, heißt, du sprichst das Wort und Dämonen müssen dir gehorchen. Mächte der Finsternis müssen sich beugen. Halleluja. Halleluja. Lukas 4, 31 bis 35 heißt es, Jesus kam in die Stadt Kapernaum in Galiläa und sprach dort am Sabbat zu den Menschen. Die Zuhörer waren von seinen Worten tief beeindruckt, denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte. Das heißt, sie haben gespürt, da ist was drauf, das ist nicht einfach nur menschlich ausgedacht. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist, einem Dämon, beherrscht wurde. Der schrie auf, also der Dämon schrie auf, hör auf, was willst du von uns, Jesus aus Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist der Heilige, den Gott gesandt hat. Jesus befahl dem Dämon. Das Wort ging aus in Autorität. Er befahl dem Dämon und sagte, schweig und verlass diesen Menschen. Da schleuderte der Dämon den Mann mitten unter sie auf den Boden und verließ ihn, ohne ihm weiter zu schaden. Halleluja. Ihr Lieben, das ist Autorität. Und ich sage dir, du hast dieselbe Autorität. Zweifle nicht einen Moment daran. Weißt du, was du dir bewusst machen solltest? Du solltest dir bewusst machen, das ist mir jetzt so bewusst geworden. Mir ist so bewusst geworden, dass du dir bewusst machen solltest, dass der Gedanke, dass eine dämonische Macht, eine dämonische Energie sich nicht beugen müsste in dem Moment, wo du befiehlst, dass dieser Gedanke vollkommen absurd ist. Vollkommen absurd ist. Lächerlich. Warum? Weil im Psalm 2, Vers 4 heißt es, der im Himmel thront, lacht über alle seine Feinde. Amen. Weil hier in Markus 16 steht, sie werden Dämonen austreiben. Da heißt es nicht, sie werden üben, Dämonen auszutreiben. Da heißt es auch nicht, sie werden immer mehr Dämonen austreiben, sondern da heißt es, sie werden Dämonen austreiben. Punkt um. Dieser Dämon muss dir gehorchen und wenn er was anderes vorgibt, dann lachst du. Teufel, du musst sowieso gehen. Jede Blockade, alles was auch immer. Weißt du, ich hatte es manchmal mit ein paar Dämonen zu tun, die wollten nicht gehen. Die meinen, sie können mich beeindrucken, indem sie sagen, ich gehe nicht und überhaupt, der hat gesündigt und was weiß ich was. Weißt du, und dann habe ich in diesen Gang geschaltet und habe angefangen zu lachen und habe gesagt, ha, Teufel, was denkst du eigentlich? Natürlich musst du gehen. Nicht wegen mir, sondern wegen dem Namen. Wegen dem Namen Jesus, in dem jedes Knie sich beugen muss und jede Zunge bekennen muss, dass er der Herr ist. Halleluja. Und ich sage dir, dieselbe Autorität, dieselbe Vollmacht ist auf dir. Du sprichst und es geschieht und jeder Zweifel daran ist zum Lachen. Amen. Ja, weil der Teufel will dir immer Zweifel machen. Also beginnst du zu lachen. Ach so, Teufel. Du musst sowieso gehen. Weißt du, der ist auch nicht so, dass du, weil manche denken, sie müssen einfach nur die Lautstärke erhöhen, wenn der Teufel nicht gehen will. Sie müssen einfach nur ein bisschen lauter schreien, ein bisschen lauter brüllen, ein bisschen lauter austreiben. Weißt du, der Teufel reagiert nicht auf deine Lautstärke, sondern auf dein Bewusstsein, dass du wirklich glaubst, dass er gehen muss. Manchmal habe ich gesehen, dass Dämonen gehen, wenn ich laut gesprochen habe. Aber manchmal habe ich gesehen, dass Dämonen gegangen sind, wenn ich einfach nur in mich hineingelacht habe und gesagt habe, Teufel, du musst sowieso gehen. Und bumm, war er weg. Das hat er nicht ertragen, verstehst du? Dämonen ertragen nicht, wenn Söhne Gottes wirklich glauben, dass sie der sind, der das Wort Gottes sagt, dass sie sind. Dämonen ertragen das nicht. Die können in deiner Gegenwart gar nicht bleiben, wenn sie merken, der glaubt ja wirklich, dass er Autorität über uns hat. Dann puh, ab durch die Mitte. In der Gegenwart von so jemand willst du dich nicht aufhalten, sagen die Dämonen zueinander. Amen. Halleluja. Amen. Das ist so. Der weiß ja wirklich, wer er ist. Der glaubt ja wirklich, dass wir gehen, dass wir tun müssen, was er sagt. Dann gehen wir lieber schnell, bevor uns noch irgendwas Übles sagt. Am Ende sagt er noch, wir sollen in den Abgrund oder sonst irgendwas. Also gehen wir lieber selber schnell und suchen uns ein Plätzchen. Wo auch immer, in der Wüste oder keine Ahnung. Auf dem Mond. Schießt alle auf den Mond, genau. Also wichtig im Umgang mit Dämonen ist, diesen Mächten, ist, dich zu entspannen. Sei ganz entspannt. Sei ganz entspannt. Sie müssen dir gehorchen. Okay, jetzt gehen wir weiter. Nächster Satz. Was werden wir noch tun? Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Halleluja. Shakarabasi kamanobosia labashika. Da, da, da, da, da. Sie werden in neuen Sprachen reden. Hier steht nicht, manche von ihnen werden in neuen Sprachen reden, sondern hier steht, sie werden in neuen Sprachen reden. Mit anderen Worten, was sagt er? Sie werden erleben, dass der Heilige Geist die Kontrolle über ihr Sprachzentrum übernimmt und sie werden in dieser für sie ihren Verstand unverständlichen Sprache reden, von der aber Paulus sagt, wer in diesen Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Das heißt, er wird aufgepowert, geistlich aufgepowert, geistlich erfrischt, geistlich erneuert. Wow, letzten Sonntag beim Empfang haben wir für jemanden gebetet, Irina und ich haben mit jemandem gesprochen und irgendwann sagt Irina, bist du eigentlich schon mit dem Heiligen Geist erfüllt? Bist du schon im Heiligen Geist getauft? Und er sagte, nein, ich bin eigentlich eher bisher so ein bisschen blockiert gewesen in meinem Verstand und das habe ich noch nicht. Und dann habe ich gesagt, du, das ist ganz einfach. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich um den Heiligen Geist bittet, dann wird euch der Vater im Himmel nicht einen anderen Geist geben und er wird euch auch nicht das verweigern, worum ihr bittet, sondern er wird euch genau den Heiligen Geist geben. Also alles, was wir tun müssen, ist, wir müssen ihn bitten, dass er uns den Heiligen Geist gibt. Wir müssen ihn bitten, dass er uns mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir müssen uns ihm bitten, dass er uns diese Fähigkeit gibt, die uns befähigt, uns selber zu erbauen. Und wann immer wir nicht wissen, wie wir beten sollen, was wir beten sollen, dass es dann einfach in Sprachen hervorkommt und wir erfrischt werden und erquickt werden und plötzlich wissen, wo es lang geht. Amen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wenn du es möchtest, können wir jetzt gleich beten. Wir bitten ihn zusammen und dann empfängst du. Und genauso ist passiert. Und er hat voll empfangen, hat in Sprachen gebetet und er sagte hinterher, oh, ich schwebe. Er ist auch ein bisschen geschwankt und so weiter, er war wie leicht betrunken. Und das war einfach so wunderbar zu sehen. Weißt du, was passiert, wenn jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wird und in neuen Sprachen redet? Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Ich glaube dafür, dass heute Morgen niemand diesen Gottesdienst verlässt, ohne in neuen Sprachen zu beten. Und ich sage dir, wenn du es einmal empfangen hast, kannst du immer wieder drauf zurückgreifen. Und das ist ein Riesensegen. Also sie werden in neuen Sprachen reden. Es gibt nicht in Sprachen redende Christen und nicht in Sprachen redende Christen. Hier steht, diejenigen, die glauben, diese Zeichen werden ihnen folgen, sie werden in neuen Sprachen reden. So einfach. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Ja, er hat nie das begrenzt. Er hat die Sprachenrede im Gottesdienst, da hat er gesagt, die muss ausgelegt werden. Wenn jemand nach vorne kommt und ans Mikrofon und etwas weitergibt in neuen Sprachen, dann nützt es niemand was, wenn es nicht ausgelegt wird. Aber wenn du für dich in Sprachen betest, auch im Gottesdienst, wenn du im Lobpreis in Sprachen betest oder wie auch immer, dann erbaust du dich selber und es stört niemand und das ist wunderbar und das ist perfekt. Und das hast du den ganzen Tag über, wenn du im Auto fährst, wenn du auf deinem Thron sitzt zu Hause in dem kleinen Kämmerchen, kannst du in Sprachen beten. Wann immer kannst du in Sprachen beten. Halleluja. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Gehen wir weiter. Jetzt wird's spannend. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden Schlangen aufheben. Sie werden Schlangen aufheben. Wie von euch haben schon mal eine Schlange aufgehoben? Also ich nicht. Jedenfalls nicht im Sichtbaren. Amen. Aber weißt du, ich persönlich glaube, dass es hier nicht nur, ich meine, weißt du, wenn du mit einer Schlange konfrontiert bist im Sichtbaren, dann bezieht sich sicherlich auch auf Schlange. Aber weißt du, das Bild dahinter ist eigentlich, ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen, aber vielleicht schon viele von euch, aber weißt du, die einzige Methode, um mit einer giftigen Schlange fertig zu werden, wenn sie dich angreift, ist, es zu schaffen, sie hinterm Kopf zu packen. Kennst du das? Ja, du kannst, wenn du eine Giftschlange direkt hinterm Kopf, da gibt's so einen Punkt, wenn du sie da packst, dann kann sie nichts machen, weil dann macht sie nur. Aber sie kann nichts machen, verstehst du? Und du hast sie fest im Griff. Und als nächstes kannst du mit der Schlange machen, was du willst, was weiß ich, oder keine Ahnung, was auch immer, oder wie auch immer. Verstehst du? Also, Leute, zum Beispiel Pfleger in der Wilhelma jetzt als Beispiel in Stuttgart, die haben ja auch Schlangen, ja? Die heben Schlangen auf, ja? Aber die wissen, wie sie sie aufheben müssen. Die wissen genau, was sie tun müssen. Packen eine Schlange am Schwanz und du hast verloren. Die ist sowas von schnell, bumm, beißt sie dich in den Hals oder was auch immer. Ja. Aber pack sie genau an der Stelle hinterm Kopf. Bumm, dann hebst du sie auf und sie kann nichts machen. Und du kannst sie vernichten. Und weißt du, ich glaube, Jesus spricht hier nicht nur von natürlichen Schlangen, sondern er spricht von all dem, was in dein Leben hineinkommen möchte, was irgendwie dir schaden möchte. Er spricht zum Beispiel von Umständen. Wie von euch kennen das Sprichwort, pack den Stier bei den Hörnern. Hast du schon mal gehört? Weißt du, du könntest mit Jesus auch sagen, pack die Schlange beim Kopf. Amen. Also sie werden Schlangen aufheben, heißt mit anderen Worten, sie werden Umstände in ihrem Leben konfrontieren. Sie werden mit Umständen nicht ängstlich umgehen. Ja, wenn du keine Ahnung hast von Schlangen, dann versuch lieber nicht den Kopf zu heben. Ja. Es gibt in Amerika gibt's so eine Sekte, die nennen sich Snake Rattlers. Ja. Die glauben daran, dass der Beweis des Glaubens darin besteht, dass zum Beispiel, bevor jemand das Evangelium predigt, dass er erstmal in eine Kiste mit Schlangen reingreift, um zu beweisen, dass er nicht stirbt. Ja. Das ist tatsächlich eine Sekte, ja. Also wie du schon leicht erkennen kannst. Preis den Herrn, dass ich nicht dort angestellt bin. Du musst schon Ahnung haben, wie du eine Schlange packst, damit sie dir nicht schadet. Und ich sage dir, Jesus hat uns einen klaren Auftrag gegeben. Er hat gesagt in Markus 11, 23, wenn du einen Berg in deinem Leben siehst, mit anderen Worten, wenn du eine Schlange siehst, wenn du einen Umstand siehst, wenn du ein Problem siehst, wenn du etwas siehst, wo etwas in dir sagt, boah, nur ein Wunder kann mich retten, was tust du dann? Dann sprich zu dem Berg, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer und zweifle nicht in deinem Herzen, das geschieht, was du sagst und es wird dir werden. Mit anderen Worten, pack die Schlange, heb sie auf und sag in Jesu Namen, Exitus. Amen. Exitus. Und die Schlange verliert ihre Kraft. Amen. Bumm, fällt sie tot zu Boden. Wann fällt sie tot zu Boden? In dem Moment, wo du deine Stimme erhebst und zum Berg sprichst und sagst, hebe dich hinweg, verpflanz dich ins Meer. Jesus hat dir diese Autorität gegeben. Wie heißt es Lukas 10, 19? Ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Da spricht er auch nicht nur von natürlichen Schlangen. Verstehst du? Was machen die Christen, die in einem Land leben, wo es gar keine Schlangen gibt? Zum Beispiel in Deutschland, ich meine, keine Kunst auf irgendeine Blindschleiche zu treten. Ja. Die verliert ihren Schwanz und ist weg. Ja. Hier in Deutschland, da gibt es überhaupt keine Schlangen und Skorpione gibt es auch nicht. Ich bin jedenfalls auch noch keinem begegnet. Verstehst du? Jesus spricht nicht von Schlangen und Skorpionen im Natürlichen, sondern er spricht von diesen Umständen. Er spricht von diesen feindlichen Dingen, die dir entgegenkommen. Er spricht von diesen Durchbrüchen, die du vielleicht brauchst an bestimmten Dingen, wo du nicht siehst. Wie geht's im Natürlichen? Und du musst einfach diese Schlange packen und sagen, Schluss damit, in Jesu Namen, ich lass mich nicht von dir aufhalten, ich lass mich nicht von dir einschränken, sondern ich glaube in meinem Herzen, das geschieht, was ich sage, und es wird mir werden, und so gehst du einfach im Glauben voran. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Weißt du, und dabei ist völlig egal, ob diese Schlange, die sich erhebt, ein körperliches Problem ist oder ein beziehungsmäßiges Problem ist oder ein Problem an deinem Arbeitsplatz ist oder ein finanzielles Problem ist, wo auch immer die Schlange sich erhebt. Du packst sie bei den Hörnern. Ich weiß zum Beispiel noch, als wir begonnen hatten zu glauben für dieses Gebäude hier, da war noch nichts davon gebaut, aber es ging schon um die Finanzierung dieses Gebäudes und Gott hat mich wirklich da reingetrickst, ihm zu glauben für dieses Gebäude und für die Finanzen, weil wir hatten die Finanzen definitiv nicht und Gott hat mich reingetrickst zu glauben für diese Finanzen und zwar insbesondere auch dadurch, dass jemand zu mir kam und mir über Monate immer versprochen hat und gesagt hat, ich kriege bald eine ganz, ganz große Provision und dann bekommst du 3 Millionen für dein Gebäude. Und am Anfang dachte ich, naja, der hat gut reden, habe es erstmal nicht geglaubt, aber der kam immer wieder und es war so glaubwürdig und es war so oft, ja, irgendwann habe ich gesagt, und ich meine, es war wirklich ein lieber Christ, ja, und ich habe es irgendwann mal wirklich geglaubt und dachte, ja, das kommt wirklich und dann kam der Punkt, wo Gott zu mir gesprochen hat, durch diese Situation, weil ich, wie gesagt, zuerst konnte ich es gar nicht glauben. Ich dachte, naja, also da kommt niemand und gibt dir einfach 3 Millionen. So, also irgendwie, das ist doch, ja. Und irgendwann sagte Gott zu mir, weißt du, Georg, ich bin dein Vater und ich liebe dich so sehr und ich gebe dir all das Geld, das du brauchst für dieses Gebäude. Und dann dachte ich, super, Halleluja, das wird tatsächlich klappen. Mit diesen 3 Millionen. Oder ich glaube, es waren sogar 3,5 Millionen, die versprochen waren. Wie auch immer, also auf jeden Fall einige Millionen. Verstehst du? Und so sind wir munter auf dieses Projekt zugegangen, mit der Gewissheit, okay, Gott gibt uns das Geld. Und dann kam der Tag, wo ich realisieren musste, dass von diesen 3,5 Millionen unter Umständen nicht ein einziger Euro kommt. weil er das Geld einfach nicht hatte. Es kam einfach nicht. Es ging nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Und irgendwann musste ich realisieren, es kommt nicht. Und ich sagte, es ist bis heute nicht gekommen. Ja. Bis heute nicht. Ja. Also nicht, dass du denkst, dass wir das Gebäude auf diese Weise finanziert haben. Es ist bis heute nicht ein Euro gekommen. Und da kam die Entscheidung, verstehst du? Die Schlange erhob ihren Kopf. Und ich musste mich entscheiden und sagen, okay, wenn dieses Geld jetzt nicht kommt, was machen wir dann? Weil wir waren ja schon unterwegs. Ja, ich hätte es noch stoppen können. Zu dem Zeitpunkt hätte ich es noch stoppen können. Aber die Schlange hat ihren Kopf erhoben und ich musste sagen, okay, nicht dieser Mensch ist meine Quelle, sondern Gott hat zu mir gesprochen, dass er mir das Geld gibt und dass er mir die Finanzen gibt. Also, Schlange, ich pack dich beim Kopf und BAM! Und ich glaube Gott. Und ich zweifle nicht in meinem Herzen, sondern ich glaube, das geschieht, was er sagt und es wird mir werden. Bumm, ist die Schlange zu Boden gefallen und ab dem Moment habe ich nie wieder gezweifelt, dass Gott die Finanzen bringt. Und er hat sie gebracht. Amen. Aber weißt du, auf dem Weg erheben sich manchmal Schlangen. Amen. Und du musst die Schlange packen. Und wie packst du sie? Durch das Wort Gottes. Wenn Gott gesprochen hat, wenn Gott dir es gesagt hat, weißt du, er sagt so viele Dinge in seinem Wort, wo es sowieso klar ist. Er sagt in seinem Wort, ich werde dich nicht verlassen und dich nicht versäumen. Verstehst du, vielleicht bist du in einer Situation in deinem persönlichen Leben, wo du nicht weißt, wie das weitergehen soll, wo du nicht weißt, wie das funktionieren soll. Und ja, im Natürlichen gibt es keine Situation, keine Möglichkeit, ja, wie das gehen soll. Weißt du, dann musst du eine geistliche Entscheidung treffen. Und das ist das, was Jesus sagt. Diejenigen, die glauben, ihnen werden diese Zeichen folgen. Und was werden sie tun? Sie werden diese Schlangen aufheben und sie unschädlich machen. Amen. Sie werden zum Berg sprechen. Hebe dich hinweg, verpflanz dich ins Meer. Und sie werden nicht zweifeln in ihrem Herzen, das geschieht, was sie sagen, und es wird ihnen werden. Das heißt, du gehst einfach fröhlich weiter voran. Weißt du, nicht jeder Berg, zu dem du sprichst, fliegt sofort vor deinen Augen ins Meer. Hast du auch schon gemerkt. Damals dieser finanzielle Berg, den ich da kurzfristig gesehen habe, der hat sich, ich meine, rein vom Natürlichen her, nicht sofort verpflanzt. Vor meinen geistlichen Augen hat er sich verpflanzt. Ja. Ich wusste, okay, Gott sorgt dafür, ich muss mich nicht mehr kümmern. Das war, nachdem ich gesprochen hatte. Aber vor meinen sichtbaren Augen hat es sich nicht verpflanzt. Und es kam auch nicht ein Zweiter, der gesagt hätte, hey, hier hast du 3 Millionen, Pastor Georg. Da kam nicht jemand mit einer Million, da kam nicht jemand mit 500.000. Sondern es waren alles Leute, die einfach ihren Beitrag geleistet haben. Und das ist das größte Wunder überhaupt. Halleluja, preis den Herrn. Und viele von euch waren auch daran beteiligt. Das ist das größte Wunder. Durch alle diese vergleichsweise kleinen Beiträge hat Gott einfach dieses Wunder getan. Amen, Halleluja. Ja, geben wir ihm die Ehre. Okay, gehen wir weiter. Vers 18. Wir sind bei den Schlangen. Jetzt wird es noch schärfer. Das heißt es nämlich, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Das heißt, es ist nochmal eine Stufe höher. Das ist nicht nur eine Schlange, die sich erhebt und ihr Angst machen will, sondern jetzt hast du schon was Tödliches getrunken in deinem Leben. Mit anderen Worten, okay, du kannst jetzt natürlich wieder auf Gift beziehen und das Missionare, die zum Beispiel versucht wurden zu vergiften, haben erlebt, dass das Gift nicht gewirkt hat und dafür kannst du das nehmen. Aber ich sage dir, ich glaube, dass Jesus eine viel breitere Bandbreite von Dingen anspricht, wenn er hier von diesem tödlichen Trinken spricht, dass es uns nicht schaden wird. Weißt du, vielleicht hast du in deinem Leben eine Entscheidung getroffen, irgendwann in der Vergangenheit, wo du vielleicht noch nicht mal gläubig warst, hast irgendeine Dummheit gemacht, zum Beispiel im Bereich der Finanzen hast eine Entscheidung getroffen und jetzt ist dieses tödliche Gift in deinem Leben, jetzt sind diese Schulden in deinem Leben und sie wollen dir das Leben abdrücken und der Banker sagt, es geht nicht mehr und der Schuldnerberater sagt, es geht nicht mehr und du hast nun mal dieses tödliche Gift sozusagen getrunken der Schulden und du hast dich da manchmal auch unverschuldet, auch nicht durch eigene Fehler, vielleicht haben andere noch Fehler gemacht und so weiter. Du bist da reingekommen, aber dieses tödliche Gift ist in deinem Leben. Was tust du jetzt? Was sagt das Wort Gottes? Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es nicht schaden. Amen. Vielleicht hast du eine Entscheidung getroffen in Beziehungsmäßigen. Vielleicht ist ein Unfall in deinem Leben passiert. Ja? Und das sind die Auswirkungen, sind bis heute spürbar. Egal, ob du jetzt schuld warst oder nicht, das ist mal völlig zweitrangig. Aber dieses tödliche Gift sozusagen, das dein Leben abdrücken will, das dein Leben schwer machen will, ist in dein Leben hineingekommen. Was sagt Jesus? Er sagt, stell dich drauf, ich bin gut, meine Gunst ist mit dir, mein Sieg ist mit dir, sprich zum Berg und er verpflanzt dich ins Meer, sprich zu deiner Situation, das wird mir nicht schaden, das Leben Gottes ist stärker, die Finsternis wird nicht gewinnen, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, mein Glaube. Halleluja. Stell dich da drauf. Stell dich da drauf. Und geh einfach weiter. Wie ist es mit jemand, der was Tödliches getrunken hat und glaubt, dass es ihm nichts schadet? Wie ist es? Jemand, der was Tödliches getrunken hat und glaubt, dass es ihm nichts schadet, wird nicht panisch umherrennen und sagt, ah, ich habe was Tödliches getrunken. Es ist aus, es ist vorbei. Nein, jemand, der glaubt, dass es ihm nicht schadet, wird sagen, okay, alles klar. Ich vertraue und gehe weiter. Und vielleicht beobachten dich andere von der Seite und warten nur drauf, dass du tot umfällst. Ja, der Banker wartet nur drauf, dass er dich verknacken kann oder keine Ahnung, im Körper irgendwelche Dinge warten nur drauf, dass sie ausbrechen oder dass sie dich schädigen oder wie auch immer, verstehst du? Aber du zweifelst nicht in deinem Herzen, sondern du glaubst, das geschieht, was du sagst. Und weißt du, Gott kann Gift aus deinem Leben rausziehen. Auch im Nachhinein. Gott kann Dinge ungeschehen machen. Gott kann Dinge so machen durch seine kreative Kraft, wie wenn sie nie gewesen wären. Also ich habe schon so oft für Leute gebetet, die einen Unfall hatten vor was weiß ich, wie vielen Jahren. Und Beispiel, ich erinnere mich zum Beispiel an zwei Leute, erinnere ich mich spontan, die aufgrund von einem Unfall durchtrennte Sehnen hatten, hier im Handgelenk, ihr Handgelenk nicht mehr richtig bewegen konnten, weil sie einen Unfall da drin hatten. Und wir haben einfach dieses tödliche Gift sozusagen, das durch den Unfall in dieses Handgelenk hineingekommen ist, also diesen zerstörten Nerv, in die Gegenwart Gottes gebracht. Und wir haben gesagt, nein, das wird dir nicht anhängen, den Rest deines Lebens. Es wird dir nicht schaden, in Jesu Namen. Und bumm, war das Handgelenk wieder völlig normal, wie wenn es nie einen Unfall gegeben hätte. Halleluja. Amen. Weißt du? Oder ein super Beispiel zum Beispiel ist auch unser Christian, ja, mit seinem Zeugnis, ja, das ich selber miterlebt habe in Bezug auf die Finanzen, ja, wo er auch eben eine Entscheidung getroffen hat oder mehrere Entscheidungen getroffen hatte früher in seinem alten Leben, die ihm etwas Tödliches sozusagen initiiert haben und der Schuldnerberater oder der Bankberater hat gesagt, wenn melden Sie Privatinsolvenz an, das ist chancenlos, Sie kommen da nicht mehr raus und er hat Gott vertraut, er hat sich drauf gestellt und wenn Sie etwas Tödliches trinken werden, wird es ihnen nicht schaden. Gott ist mein Gott, er ist mein Herr, ich bin sein Günstling, er sorgt für mich. Und ich habe selber beobachtet und ich habe gesehen, wie Gott ihn rausgehaut hat aus der Situation. Oder es sind Dinge passiert, oder in deinem Verstand sagen wirst, sowas gibt es überhaupt nicht. Sowas geht gar nicht, sowas macht keiner, sowas passiert nicht. Aber Gott hat es möglich gemacht und hat ihn rausgehaut und heute geht es ihm besser als je zuvor. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Also, Römer 8, Vers 28 heißt es, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt, und das geht sogar noch einen Schritt weiter, das heißt, alle die Dinge, die der Teufel eigentlich zu deinem Negativen, zu deinem Schaden in dein Leben hineingelegt hat, werden dir am Ende zum Besten dienen. 1. Mose 50 sagt es Josef zu seinen Brüdern, er sagt, was ihr zum Bösen gedacht habt, Gott hat es zum Guten gedacht. Das heißt, er dreht sogar diese Dinge um. Das heißt, du solltest ihm sogar nicht nur dafür glauben, dass er das Gift aus deinem Leben rauszieht, sondern du solltest erwarten, dass er, indem er das Gift aus deinem Leben rauszieht, sogar etwas daraus macht, was noch besser ist, als es wäre, wenn es das Gift nie gegeben hätte. Dass du am Ende besser dastehst als je zuvor. Schau, Paulus wurde buchstäblich von einer Schlange gebissen auf Malta. Wie viele kennen die Geschichte? Er wurde von einer Schlange gebissen auf Malta und die Leute auf Malta haben gewartet, dass er tot umfällt. Und weißt du, Paulus war sicher nicht happy, dass ihn eine Schlange gebissen hat. Aber er hat Gott vertraut, er hat sich darauf gestellt, hat die Schlange abgeschüttelt, er ist nicht tot umgefallen. Was war die Konsequenz? Die Malteser haben sich für das Evangelium geöffnet, die ganze Insel hat das Evangelium gehört. Wahrscheinlich wären sie nie so offen gewesen, wenn Paulus nicht von der Schlange gebissen worden wäre. Also deswegen sollst du jetzt nicht beten, dass die Schlangen beißen. Aber du sollst glauben, dass wenn dich mal irgendwo eine gebissen hat oder du irgendwo was Tödliches getrunken hast, dass am Ende denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Das heißt, Gott macht noch was Besseres aus dem, was der Feind zum Negativen gedacht hat. Er macht aus Minus Plus. Sag mal zu deinem Nachbarn, er macht aus Minus Plus. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und dann bin ich auch schon zu Ende. Vers 18 heißt es, ich lese mal in verschiedenen Übersetzungen vor. Also die Elberfelder klingt so, Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Die Hoffnung der, für alle finde ich schon besser. Da heißt es, und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Die Neues Leben sagt sogar so, sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Halleluja. Sag mal, sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Weißt du, es gibt zwei verschiedene Wege der Heilung. Und das ist auch ganz wichtig und das ist auch wichtig zu verstehen und zu hören. Es gibt den natürlichen Weg zur Heilung und ich sage nicht, dass es ein schlechter Weg ist. Gott hat uns Möglichkeiten gegeben, auch im Natürlichen. Gott hat medizinische Möglichkeiten gegeben. Gott hat einfach in seine Schöpfung auch Dinge hineingelegt, aus denen man Medikamente herstellen kann und so weiter. Gott hat Ärzten heutzutage doch einiges an Einsicht gegeben und Wissen, einfach wie man Dinge tun kann. Und Heilung ist an vielen Punkten möglich auf natürlichem Weg. Und das ist ein Weg und der Weg ist gut und der Weg ist wunderbar. Aber ich sage dir, dieser Weg hat Grenzen. Und das ist offensichtlich und das wird ja auch jeder Arzt bestätigen und ich trete keinem Arzt auf den Schlips, wenn ich sage, dass die ärztlichen Möglichkeiten ihre Grenzen haben. Sie haben Grenzen, weil es gibt Dinge, die einfach Ärzte nicht können und wo sie an ihre Grenze kommen und wo einfach wir sagen müssen, bei Menschen ist es unmöglich. Aber was habe ich ganz am Anfang bei der Begrüßung gesagt? Bei Menschen ist es unmöglich, aber es ist möglich bei Gott. Das heißt, es gibt nicht nur einen natürlichen Weg zur Heilung, sondern es gibt auch einen übernatürlichen Weg zur Heilung. Es gibt einen göttlichen Weg zur Heilung. Und dieser Weg ist ziemlich simpel, wie alles, was Gott eigentlich so tut, ziemlich simpel ist. Weißt du, es ist schon mal aufgefallen, dass eigentlich so diese Dinge, wie Gott so wirkt, ziemlich simpel sind. Schau dir Jesus an, wie er die Kranken geheilt hat, ist eigentlich ziemlich simpel. Ja? Also die Dinge, die er getan hat, da wird jetzt kein Arzt sagen, wow, da hat er aber lange dafür studieren müssen. Ja? Also jemand, was weiß ich, einen Brei in die Augen zu schmieren aus Spucke und Staub, da muss man nicht lange dafür studieren. Oder jemand in den Mund zu spucken, der taub ist oder so, verstehst du, da muss man auch nicht lange dafür studieren. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Oder zu jemandem zu sagen, hey, geh zum Teich Siloa und wasch dich da, ist auch ziemlich simpel. Ja? Weil ich meine, okay, kann auch sagen, geh aufs Klo und wasch dich. Ist ziemlich simpel. Verstehst du? Und auch das, was hier steht, ist ziemlich simpel. Er sagt nämlich ganz einfach, sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Amen. Mit anderen Worten, der übernatürliche Weg zur Heilung, von dem Jesus hier spricht, es gibt noch ein paar andere übernatürliche Möglichkeiten, aber von dem Jesus hier spricht, ist ganz schlicht und einfach, du legst Kranken die Hände auf und sie werden, sag mal, sie werden gesund werden. Das heißt, auch hier gilt, jeder Gedanke, dass jemand, dem du die Hand auflegst, nicht gesund wird, ist lächerlich. Amen. Weil Jesus hat gesagt, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und wenn Jesus gesagt hat, dann glaube ich ihm. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber wenn Jesus mir was sagt, dann glaube ich ihm. Und wenn wir den Kranken die Hände auflegen, sagt er, dann werden sie gesund werden. Also glaube ich, wenn ich, oder ich habe, ich habe diese sichere Erwartung, ich habe diese Gewissheit, dass wenn ich Kranken die Hände auflege, dann werden sie gesund. Nicht, weil meine Hand so besonders ist, verstehst du? Die ist ganz, eine ganz normale Hand. Deine auch, kannst du mal deine Hand anschauen. Ganz normal, vielleicht hast du ein bisschen mehr Wurstfinger, vielleicht hast du ein bisschen mehr längere, keine Ahnung. Unterschiedlich. Vielleicht fällt sogar ein Finger an deiner Hand, wie auch immer, verstehst du, es spielt keine Rolle. Vielleicht hast du einen Finger zu viel, was auch immer. In jedem Fall sagt er, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Deine Hand ist nichts Besonderes, aber durch das Wort von Jesus wird deine Hand zu was Besonderem. Halleluja. Du hast den Auftrag und du hast die Fähigkeit, Kranke zu heilen. Sagst du deinem Nachbarn, du hast den Auftrag und du hast die Fähigkeit, Kranke zu heilen. Halleluja. Und das hängt nicht von deiner Heiligkeit ab. Das hängt auch nicht davon ab, was du heute Morgen gegessen hast oder ob du 40 Tage gefastet hast oder was auch immer du sonst getan hast, sondern du stellst dich einfach auf sein Wort. Jesus hat gesagt, wenn ihr hingeht, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst gebt ihr es weiter. Umsonst hast du es empfangen. Wow, streck mal deine Hände aus. Sag, danke, Vater. Wow, ich spüre schon, wie die Hände heiß werden. Halleluja. Danke, Vater. Umsonst habe ich es empfangen. Umsonst gebe ich es weiter. Halleluja. Preist den Herrn. Also da ist Kraft in der Handauflegung. Halleluja. Es ist Kraft. Ich erinnere mich an eine Frau, die zu mir kam, die halbseitig durch einen Schlaganfall, halbseitig massiv beeinträchtigt war, nicht richtig laufen konnte, Arm gelähmt und so weiter, halbseitig betroffen war von dem Schlaganfall. Und ich habe einfach die Hand aufgelegt und ich habe nichts Besonderes getan. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie einen extremen Glauben oder was auch immer gespürt habe. Ich habe auch keinen Unglauben gespürt. Aber ich habe halt einfach das getan, was das Wort Gottes sagt. Ich habe einfach die Hand aufgelegt. Und während ich hier die Hand auflege, merke ich, wie sie anfängt, ihre Beine immer mehr so zu bewegen. Sie fängt so an, auf und ab zu trippeln. Und dann plötzlich irgendwann mal, ich habe einfach weiter die Hand aufgelegt, habe einfach gebetet und plötzlich, bumm, schießt sie los und saust durch den Raum und bumm, mehrmals im Kreis herum und war komplett geheilt. Halleluja. Was ist es? Kranken werden sie die Hände auflegen. Jetzt waren wir in der Schweiz vor kurzem auf dem Hirzel, ja, und da war eine Frau, ich hatte ein Wort der Erkenntnis, da habe ich sie durch einen Teil ihres Namens nach vorne gerufen. Und dann kam sie und sie hatte eine Sprunggelenksfraktur seit 2005. Sie hatte eine Oberschenkelhalsfraktur seit 2018. Alles nicht verheilt, also immer noch da sozusagen, konnte nicht mal mehr spazieren gehen. Und ich habe die Hand aufgelegt und manchmal musst du ein bisschen länger die Hand auflegen. Bei ihr war es nicht sofort, dass sofort was passiert ist. Ich habe die Hand aufgelegt, habe sogar, während ich die Hand aufgelegt habe, habe ich noch weitere Worte der Erkenntnis weitergegeben, habe schon anderen Leuten auch gedient, habe ihr einfach weiter die Hand aufgelegt. Und die Kraft Gottes ist einfach in ihren Körper reingeflossen und irgendwann mal plötzlich, völlig unvermittelt für mich, fing sie an loszusausen. Und ich habe sie gefragt, was machst du? Und dann sagt sie, ja, ich hole alles nach, was ich verpasst habe die letzten 15 Jahre. Oder 13 Jahre oder wie auch immer. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Also Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Halleluja. Wie viele von euch hier sind Söhne Gottes? Okay, hier ist dein Auftrag. Ich lese den Schluss von Markus 16. Er sagt, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Das heißt, du tust das, was Jesus gesagt hat, und Jesus wird es bestätigen durch die darauf folgenden Zeichen. Du legst Kranken die Hände auf, und Jesus bestätigt es dadurch, dass er die Kranken gesund macht. Du treibst Dämonen aus und Jesus bestätigt es dadurch, dass die Menschen freigesetzt werden. Du hebst Schlangen auf, sprichst zu Umständen und sie verpflanzen sich und sie müssen ins Meer und der Kopf der Schlange ist zertreten. Amen. Du sprichst im Glauben zu dem Tödlichen, das in dein Leben initiiert wurde und es muss neutralisiert werden. Ich nenne es ein Neutralisierungswunder. Wie wenn es nie passiert wäre. Amen. Halleluja. Du sprichst in neuen Sprachen. Preist den Herrn, weil du ein Gläubiger bist. Lass uns aufstehen zusammen. Halleluja. Halleluja. Ich möchte noch mal fragen, wer von euch ist ein Gläubiger heute Morgen? Okay. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und du hast noch nie wirklich ganz bewusst diese Neuschaffung deines Geistes erlebt. Weil Jesus sagt, wenn jemand in die Gemeinschaft mit mir kommt, dann ist er eine neue Schöpfung. Das heißt, dann ist er ein Sohn Gottes, so wie Jesus in dieser Welt. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du wirklich ein Sohn Gottes bist. Die Frauen sind übrigens auch Söhne Gottes. Aber kannst dich auch Tochter Gottes nennen, ist auch okay. Ja, auf jeden Fall, du bist dir noch nicht sicher, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist das Erste, was du sicherstellen musst, damit du all das anwenden kannst, was Jesus gesagt hat. Ja? Weil diejenigen, die das glauben, ihnen werden diese Zeichen folgen. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nie ganz bewusst wirklich Jesus Christus als den Herrn deines Lebens aufgenommen, das heißt auf das Evangelium reagiert, weil die Reaktion auf das Evangelium, die dich rettet, ja, ist ganz einfach die zu sagen, Jesus, komm du in mein Herz, sei du der Herr meines Lebens. Weil Jesus sagt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Und vielleicht hast du noch nie bewusst wirklich Jesus in deinem Herzen aufgenommen, dann bist du tatsächlich noch kein Kind Gottes. Und dann gilt es, was Jesus gesagt hat, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das heißt, dann bist du getrennt von Gott. Aber Jesus möchte nicht, dass irgendjemand getrennt ist von Gott oder getrennt bleibt von Gott, sondern er möchte, dass jeder Einzelne errettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Deswegen heute Morgen, wenn du noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen hast, dass Jesus der Herr deines Lebens ist und dass du ein Kind Gottes bist, dann möchte ich als allererstes mit dir und für dich beten heute Morgen, wenn du live hier vor Ort bist, genauso wie wenn du über Livestream zuschaust. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du sagst, ja, ich möchte das. Ich möchte einfach, Pastor Georg, dass du da mit mir und für mich betest. Und ich möchte das heute Morgen empfangen, weil auch da gibt es eine ganz klare Zusage des Wortes Gottes. Wer ihn aufnimmt, dem gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Das ist eine ganz klare Gleichung. Wer ihn aufnimmt, wer ihn nicht aufnimmt, nein. Aber wer ihn aufnimmt, ja, zu 100%. Da gibt es auch niemanden, zu dem er sagt, oh, dich nehme ich nicht, dich will ich nicht. Du hast zu schlimm gesündigt, du warst zu übel, du bist zu weit weg, du warst nicht fromm genug oder sonst irgendwas. Nein. Weißt du, er nimmt dich so, wie du bist. Du kannst ihn so empfangen, wie du bist. Aber du musst ihn aufnehmen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, jawohl, ich möchte Jesus gerne aufnehmen in mein Leben. Ich möchte sicherstellen, dass ich ein Sohn Gottes bin, dass ich ein Kind Gottes bin. Dann einfach da, wo du bist, streck einfach kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann, weil ich möchte dann jetzt für dich und mit dir beten. Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand. Ist noch jemand da? Gott sieht auch deine Hand, deine Hand. Okay, da hinten deine Hand. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das jetzt sicherstellen. Ich möchte das jetzt festmachen. Halleluja. Ich wechsle mal kurz das Mikrofon. Halleluja. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der sagt, ja, ich möchte das jetzt festmachen. Auch wenn du über Livestream zuschaust, ich sehe deine Hand nicht, aber du kannst deine Hand trotzdem ausstrecken und du kannst mir hinterher eine E-Mail schreiben und sagen, jawohl, ich habe das auch gerade jetzt gemacht. Weil gerade jetzt wird ein gewaltiges Wunder passieren. Das größte aller Wunder, sagt Jesus. Er sagt nämlich, du wirst von Neuem geboren werden. Du wirst eine neue Schöpfung werden durch Jesus Christus. Und das ist gewaltig. Und da möchte ich jetzt mit dir und für dich beten. Und das Wort sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dann werden wir errettet werden. Und deswegen möchte ich zuerst mit euch, die ihr jetzt eure Hand gehoben habt, ein Gebet sprechen, das du einfach laut nachsprichst und dann mit diesem Gebet machst du selber vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt fest, dass du Jesus empfangen möchtest. Und dann werde ich dir einfach die Hände auflegen und für dich beten, dass du dieses neue Leben in Christus empfängst. Und damit wir das besser machen können und ihr überall im Raum, weil ihr überall im Raum verstreut seid, kommt einfach ganz kurz hier zu mir nach vorne und dann wollen wir hier zusammen beten. Einfach kommt einfach kurz aus den Reihen raus und wir beten hier vorne zusammen. Und wir geben ihnen mal einen kräftigen Applaus, dass sie ermutigt sind. Halleluja, Halleluja. Kommt einfach nach vorne. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Du bist Steve. Nett, danke. Hallo. Herzlich willkommen. Wer bist du? Super. Katrin. Hi, grüß dich. Amy. Wow. Super. Und du? Tina. Wow. Tina. Super. Okay. Ihr auch? Sonny. Sonja, okay. Lena, super, herzlich willkommen. Habe ich jemanden noch nicht begrüßt? Dich habe ich dich schon begrüßt? Ja, habe ich schon. Du standst auf der anderen Seite. Halleluja. Okay, wunderbar. Okay, dann lasst uns jetzt einfach gemeinsam ein Gebet zu Gott sprechen. Ihr hier vorne schließt einfach eure Augen und ihr im Raum, ihr könnt sie einfach mit unterstützen, weil gemeinsam sind wir stark, okay? Aber wenn du es betest einfach, auch gerade hier vorne, betest einfach mit deinem ganzen Herzen und sag einfach, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, um mich zu erlösen. Danke, Jesus, dass du vor 2000 Jahren den Preis bezahlt hast. Für mich, für meine Sünde. Ich komme zu dir mit aller meiner Sünde. Und ich bitte um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe. Und für alles, was ich falsch gemacht habe. Und ich bitte dich jetzt, Herr Jesus, komm du in mein Herz. Komm du in mein Leben. Sei du mein Herr. Übernimm du jetzt die Kontrolle über mein Leben. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Erfülle mich mit der Liebe Gottes und mit der Kraft des neuen Lebens. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt lege ich euch all die Hände auf und vielleicht können wir es so machen, dass einige vom Heilungsteam auch und vom, von den Mentoren und so weiter Glory House leider mit nach vorne kommen, weil es so viele sind einfach auch, die nach vorne gekommen sind, dass wir ihnen einfach auch gemeinsam die Hände auflegen und einfach ihnen kurz dienen und sie segnen und wirklich dieses neue Leben in ihnen freisetzen. Okay? Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe, Herr. Ich danke dir, Herr, für dein neues Leben, Herr, das jetzt in dieser kostbaren Tochter Gottes wirksam wird, Herr. Danke, Herr, dass von heute an ihr Leben nicht mehr das gleiche sein wird. Oh, du hast sie erlöst, du hast sie bei ihrem Namen gerufen. Sie gehört dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Sprecht ihnen einfach das Wort Gottes zu. Halleluja. Und ich spreche euch allen zu, die hier vorne steht. Durch das Blut Jesu, durch seine Wunden. Euch ist vergeben, was ihr falsch gemacht habt. Jede Schuld und Sünde. Ihr seid eine neue Schöpfung durch ihn. Ihr seid von Neuem geboren. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Jetzt pass auf, während ihr hier vorne steht, ich möchte gleich noch was Zweites fragen. Und da kann sein, dass jetzt noch einige mehr nach vorne kommen werden. Wir werden für euch beten. Und zwar, ich habe das heute gepredigt. Diejenigen, die glauben, sie werden in neuen Sprachen reden. Das heißt, es ist ganz einfach. Wenn du noch nicht in neuen Sprachen redest, sagt Jesus, bittet den Vater um den Heiligen Geist. Und wenn schon ihr dir böse seid als Menschen, als Väter euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Deswegen, wer ist alles hier? Es können einige von denen hier vorne sein, es können aber auch einige im Raum sein. Wer ist alles hier, der noch nicht in neuen Sprachen betet? Heb einfach mal deine Hand, okay? Okay, es sind einige hier vorne, ja? Okay, da hinten ist auch jemand. Da ist auch noch jemand. Ihr, die ihr noch im Raum seid und die ihr noch nicht in neuen Sprachen betet, kommt ihr einfach auch noch dazu, nach vorne hier, okay? Kommt einfach noch mit dazu, okay? Und dann wollen wir einfach mit euch zusammen beten. Und ihr vom Heilungsteam oder vom Glory House Leiter Team, geht einfach auf diejenigen jetzt zu, die ihre Hand gehoben haben. Streckt einfach nochmal eure Hand aus, wenn ihr noch nicht in neuen Sprachen betet, okay? Wenn ihr noch nicht in neuen Sprachen betet, okay, genau. Da ist noch jemand, da drüben ist noch jemand. Halleluja. Okay, hat jeder jemand? Wenn du jemand hast, kannst du die Hand runternehmen. Hat jeder jemand, der für ihn betet? Du hast noch niemanden, der für dich betet? Genau. Ja, ja, klar. Okay, jetzt hat jeder jemand. Fehlt noch jemand? Braucht noch jemand jemanden, der das Sprachengebet möchte? Okay. Okay, jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir bitten gemeinsam den Heiligen Geist. Das heißt, wir sprechen gemeinsam ein Gebet. Nochmal. Und bitten ihn, dass er uns den Heiligen Geist gibt und dass er unser Sprachzentrum übernimmt, die Kontrolle übernimmt. Weil nur darum geht es. Es geht darum, dass wir die Kontrolle loslassen und er die Kontrolle übernimmt. Das ist ganz einfach. Und dann entspannen wir uns und dann wird die Person einfach dir die Hand auflegen und einfach dafür beten, dass du den Heiligen Geist empfängst. Und dann wird sie dir sagen, einfach öffne einfach deinen Mund und beginne einfach die Silben zu sprechen, die hervorkommen. Und du öffnest einfach deinen Mund und du beginnst einfach auszusprechen. Weil man empfängt das Sprachengebet dadurch, dass man seinen Mund öffnet. Ja, man muss einfach anfangen. Ja, wenn man nicht anfängt, empfängt man es nicht. Ja? Und deswegen wird die Person, die einfach sagen, öffne deinen Mund und beginn einfach in neuen Sprachen zu sprechen. Und dann einfach ganz entspannt, lässt du es einfach raus. Und ich habe noch nie erlebt, dass ich für jemanden gebetet habe, der nicht in neuen Sprachen gebetet hat, weil es die Verheißung des Wortes Gottes ist, weil Gott es zusagt. Also es gibt gar keine andere Möglichkeit. Es ist nicht so, vielleicht empfängst du es nicht, sondern du wirst, wenn du es wirklich willst, wenn du sagst, nee, ich will lieber nicht in Sprachen beten, dann empfängst du es natürlich nicht. Aber wenn du es wirklich willst, wenn du es empfangen willst, wirst du es jetzt empfangen. Okay? Also, lass uns gemeinsam ein Gebet sprechen. Sag einfach, Herr Jesus Christus, danke für die Verheißung deines Heiligen Geistes. Ich bitte den Vater jetzt in deinem Namen, dass er mir den Heiligen Geist gibt. Und ich stelle mich darauf, was du gesagt hast, Jesus. Wer den Vater bittet, der wird empfangen. Und so empfange ich jetzt den Heiligen Geist. Ich empfange ihn als den, der mein Sprachzentrum kontrolliert und mich völlig übernimmt und jetzt die neuen Sprachen aus mir hervorfließen lässt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt lege ich der Person die Hand auf und in dem Namen Jesus sprechen wir euch zu. Empfangt den Heiligen Geist. Empfangt die Übernahme eures Sprachzentrums jetzt in Jesu Namen. Empfangt die Übernahme eures Sprachzentrums mit der Kraft des Heiligen Geistes jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt entspannt euch, öffnet einfach den Mund, schaut nicht auf irgendwas, schließt einfach deine Augen und beginnt einfach in neuen Sprachen zu sprechen. Lasst uns einfach alle, auch ihr im Raum, beginnt einfach in neuen Sprachen zu sprechen, die schon in neuen Sprachen beten. Beginnt in neuen Sprachen zu beten. Und die jetzt für die gebetet wird, du öffnest einfach deinen Mund und du beginnst in neuen Sprachen zu sprechen. Ermutigt sie, wenn sie begonnen haben, ermutigt sie, weiterzusprechen. Am Anfang kommt es dir vielleicht ein bisschen komisch vor. Am Anfang denkst du noch, ist das wirklich echt? Das sind ja nur 2 Silben oder 3 Silben. Weißt du, sprich einfach weiter und du wirst merken, es wird mehr und mehr und mehr. Er übernimmt die Kontrolle und es wird mehr und mehr und mehr. Und dieser Strom Gottes fließt in dir mehr und mehr und mehr. Einfach ganz locker. Einfach ganz locker. Öffne einfach deinen Mund. Halleluja. Ja, da komm schon. Einfach sprechen, wie wenn du sprechen würdest. Genau. Ja, ja, genau, da kommt schon. Du musst einfach nur loslassen. Genau, da ist es schon. Weiter, genau. Einfach weitersprechen. Gar nicht denken, ob es dir komisch vorkommt oder wie auch immer. Das ist es schon. Du hast schon empfangen. Halleluja. Einfach weitersprechen. Halleluja. Einfach weitersprechen. Gar nicht denken. Du hast es schon empfangen. Manchmal zögert man, weil man denkt, oh, habe ich es wirklich, habe ich es nicht? Einfach sprechen. Du hast es empfangen. Halleluja. Genau, du hast es empfangen. Halleluja. Du hast es auch empfangen. Sprich einfach weiter. Genau. Du übst nicht, verstehst du? Du musst gar nicht üben, sondern du sprichst einfach. Verstehst du? Du sprichst einfach. Halleluja. Danke, Jesus. Einfach loslassen. Einfach weitersprechen. Halleluja, genau. Einfach weiter. Überall sprechen sie in neuen Sprachen. Überall. hat überall begonnen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sprechen wir einfach alle zusammen nochmal im Raum einfach. Halleluja. Genau. Richte einfach deinen Blick. Weißt du, jetzt tu Folgendes. Schau von dem weg, der für dich gebetet hat. Schau einfach auf Jesus und sprich einfach weiter in Sprachen. Schau einfach auf Jesus und sprich weiter in Sprachen. Oh, es ist einfach zwischen dir und ihm. Er gibt seinen Heiligen Geist denen, die ihn bitten. Oh, Tiarama Santa Karabasia, da da da da da. Oh, Rakanana Mashia, da da da da da. Halleluja, Halleluja. Ja, du hast es empfangen. Halleluja. Du hast es auch empfangen. Ich sehe das. Du hast es empfangen. Du musst einfach nur fließen lassen. Du hast es empfangen. Du hast es empfangen. Halleluja. Danke, Jesus. Hier Rabasia da Rabashia Kanana Masanda da da da. Korapasanda da da da da. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre. Korapasia da da Masanda da da Rabashia da da da da. Oh, Rabasia da da Masanda da da da. Halleluja. Halleluja. Jetzt pass auf. Betet einfach mal weiter in Sprachen. Betet einfach mal alle weiter in Sprachen. Weil jetzt wollen wir etwas Zweites tun. Jetzt wollen wir nämlich noch ein paar ein paar Schlangen aufheben und wir wollen noch ein paar Gifte neutralisieren, okay? Ein paar Schlangen aufheben und ein paar Gifte neutralisieren, überall im Raum. Wer von euch hat irgendwo in seinem Leben einen Umstand, der sich gerade jetzt irgendwie so groß erhoben hat, wie eine Schlange erhoben hat, die gegen dich steht und wo du nicht weißt, wie das im Natürlichen gehen soll? Streck einfach deine Hand aus, okay? Überall im Raum. Wer von euch hat irgendwo was Tödliches getrunken? Sprich, irgendetwas, was hineingekommen ist in dein Leben, verschuldet oder unverschuldet, und es will dir dauerhaft schaden und du weißt nicht, wie das gehen soll, dass es dein Leben verlässt. Wen betrifft das? Streck einfach auch deine Hand aus. Okay, pass auf. Also alle, die entweder eine Schlange oder was oder Gift haben in ihrem Leben, streckt einfach nochmal eure Hände aus. Okay, und jetzt machen wir Folgendes. Die anderen, die jetzt nicht ihre Hand ausgestreckt haben, ihr könnt einfach mal euch umschauen, wo jemand seine Hand ausgestreckt hat. Und einfach, wenn jemand in eurer Nähe ist, der seine Hand ausgestreckt hat, einfach ihm mal die Hand auflegen auf die Schulter und ihn einfach fragen, zu welchem Umstand darf ich sprechen? Was darf ich neutralisieren in deinem Leben? Nur ganz kurz. Was darf ich neutralisieren? Zu welchem Umstand darf ich sprechen? Streck einfach deine Hand aus, so lange, bis jemand bei dir ist. Wenn die Hand um dich herum gestreckt ist, geh auf die Person zu. Geht auf die Person zu. Claudia, geh auf ihn zu, genau. Frag ihn, zu welchem Umstand darf ich sprechen? Okay, wenn du jemanden hast, der für dich spricht, dann darfst du die Hand runternehmen. Wer braucht noch jemand? Hier sind noch zwei Personen. Okay. Okay, da ist noch jemand. Okay, kommst du zu mir noch her schnell? Du brauchst auch noch jemand? Du hast schon jemand. Okay. Braucht noch jemand? Okay, komm her zu mir. Halleluja, danke, Jesus. Wenn ihr eure Hand gehoben habt und ihr habt noch niemanden, dann geht einfach auf jemand anders zu, der auch seine Hand gehoben hat, und dann sprecht ihr füreinander, okay? Frag einfach die Person ganz kurz, wo ist der Umstand, wo ist die Sache, zu der ich sprechen soll, damit sie sich verändert, okay? In Jesu Namen. Okay. Halleluja. Jetzt sprechen wir. Wir sagen in dem Namen Jesus, und durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie auch immer dieser Berg heißen mag, Herr, wir sprechen zu dem Berg, wir sprechen zu dem Umstand, wir sprechen zu der Situation im Leben dieses Sohnes Gottes, im Leben dieser Tochter Gottes. Und wir sagen jetzt in dem Namen von Jesus, du beugst deine Knie jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ja, wenn sich Dämonen manifestieren, dann befiehl ihn einfach, sie müssen gehen. Das ist eine ganz lockere Sache, eine ganz einfache Sache, kein Grund zur Beunruhigung. In Jesu Namen, danke, Vater. Danke, Vater, Herr, wir befehlen diesen Umständen jetzt, sich ins Meer zu pflanzen, sich hinwegzuheben. Oh, jede Sorge, wie es weitergeht, Herr, die binden wir jetzt unter den Gehorsam gegen Christus, Herr. Herr, da, wo wir nicht sehen, wie es gehen soll, da, wo vielleicht Tödliches getrunken wurde, wo Dinge ins Leben hineingekommen sind, da sagen wir jetzt, es geht raus aus diesem Leben, es geht raus aus diesen Menschen in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. Ja, ich sage im Namen Jesu, ich spreche zu deinem Sieg. Halleluja. Ja, wir sagen, hebe dich hinweg, verpflanz dich ins Meer und wir zweifeln nicht in unserem Herzen, sondern wir glauben, das geschieht, was er sagt und es wird uns werden. Halleluja. Halleluja. Jetzt sprich den Sieg aus über der Person. Sag, ich rufe den Sieg Jesu Christi aus über deinem Leben. Ich rufe den vollkommenen Plan Jesu Christi aus über deinem Leben. Alle Dinge müssen dir zum Besten dienen, was scheinbar negativ war. Es muss dir zum Besten dienen, in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Halleluja. Halleluja. Sprich es ihm zu. Halleluja. Größer ist der, der in dir ist. Wow, danke Jesus, wir danken dir für dein Wirken, Herr. Wir danken dir für deine Kraft. Übrigens auch alle die, die hier vorne sind und zum ersten Mal einfach dieses neue Leben empfangen haben. Unsere Mitarbeiter haben ein kleines Geschenk auch noch für euch, das sie euch einfach auch noch geben möchten. Und wenn ihr auch noch weiter persönliches Gebet möchtet, sind sie bereit, einfach für euch weiter persönlich zu beten. Also die, die auch beim Aufruf nach vorne gekommen sind, einfach lasst die Mitarbeiter auf euch zugehen und euch einfach dieses Geschenk auch schenken. Diese Materialien. Christina, brauchst du Materialien noch? Holst du gleich. Okay, super. Preis den Herrn. Okay, danke Jesus. Und jetzt pass auf, während es einfach hier vorne so langsam ausläuft, wollen wir noch etwas weiteres machen, weil wir haben noch eins noch nicht getan heute Morgen. Wir haben noch nicht Kranken die Hände aufgelegt und die heilende Kraft Gottes reingelassen. Okay? Wer ist alles hier? Ich weiß, sind schon viele Sachen passiert heute, viele auch Heilungswunder und Dinge passiert. Aber wer von euch ist hier, der sagt, ja, ich glaube, ich brauche noch eine Handauflegung, damit ich gesund werde, sei es wegen einer Krankheit, sei es wegen einem Gebrechen, sei es wegen irgendeinem kreativen Wunder, das du vielleicht in deinem Körper brauchst. Ja, wenn du sagst, jawohl, ich glaube, dass wenn mir jetzt die Hände aufgelegt werden, dann werde ich gesund werden, dann streck einfach deine Hand aus. Okay? Und jetzt einfach ganz schnell, ihr anderen, die ihr drumherum seid, geht einfach nochmal auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat. Macht noch nichts, sondern geht einfach nur auf die Person zu, stellt euch einfach zu ihr und ich sag dann, was ihr tut. Okay? Ich sag dann, was ihr tut. Genau. Streck einfach deine Hand aus, solange bis jemand bei dir steht. Okay? Da ist Christina betet. Okay. Okay, hier ist jemand. Geht einfach auf jemanden zu, sodass, wenn du jemanden hast, der bei dir ist, dann kannst du die Hand runternehmen. Auch jetzt über Livestream, du empfängst jetzt auch die heilende Kraft Gottes. Wir setzen die heilende Kraft Gottes jetzt frei hier überall in diesem Raum. Und diese heilende Kraft Gottes fließt durch Handauflegung. Hier, dir fehlt noch jemand? Okay, ist noch jemand im Raum, dem noch jemand fehlt? Oder Astrid betet für dich? Okay, da ist noch jemand. Geht mal jemand auf den Herrn da in der Mitte noch zu? Drea, kannst du auf jemanden zugehen? Drea, kannst du oder Waltraud, gehst du auf ihn zu? Ja, okay, super. Halleluja. Okay. Jetzt kommt die Heilung. Halleluja. Halleluja. Okay, jetzt pass auf. Jetzt frag ganz kurz die Person, wo brauchst du die heilende Kraft Gottes? Was muss geheilt werden? Frag einfach ganz kurz die Person. Was muss geheilt werden? Okay? So. Es geht ganz schnell, ja, ganz schnell. Okay, und dann fragt die Person, darf ich dir die Hände auflegen? Wenn es eine bestimmte Körperstelle ist, wo man die Hand auflegen kann, dann kannst du auch die Hand auflegen auf die Körperstelle. Wenn es irgendwas Allgemeines ist, eine Krankheit oder so im Körper, oder es eine Körperstelle ist, wo du lieber nicht die Hand auflegst, dann leg einfach die Hand auf den Kopf auf. Ja? Dann leg einfach die Hand auf den Kopf. Okay, leg einfach jetzt die Hand auf. Und jetzt fangen wir gleich an zu beten. Leg die Hand auf und wir sagen, oh, die Kraft Gottes ist überall hier im Raum. Halleluja, seine heilende Kraft ist hier. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für deine heilende, wunderwirkende Kraft überall hier im Raum. Ich danke dir für diese Zuteilung deiner Heilungskraft, Herr. Und ich danke dir, Herr, sie fließt, wenn wir im Gehorsam das tun, was dein Wort sagt, Herr. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und so legen wir jetzt in dem Namen Jesus all diesen Kranken die Hände auf und wir sprechen zur Krankheit. Wir befehlen der Krankheit, wie auch immer sie heißen mag, jetzt in dem Namen Jesus, heb dich hinweg, verpflanz dich ins Meer. Geist von Krebs, weiche von diesen Personen. Geist von Diabetes, in Jesu Namen. Krankheit, Parkinson, weiche aus diesem Körper, in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Jede Form von Blutkrankheit, jetzt gereinigt, geheilt durch die Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen. Wir sprechen zu jedem Gebrechen, in dem Namen Jesu Christi, zu jedem Knochen, zu jeder Sehne, zu jedem Band, zu jedem Nerv, in dem Namen Jesus, komm in die Ordnung Gottes. Wir sprechen zu jedem Organ, in dem Namen Jesus, komm in die Ordnung Gottes. Nieren, kommt in die Ordnung Gottes. Herzen, kommt in die Ordnung Gottes. In dem Namen Jesus. Leber, komm in die Ordnung Gottes. Wir sprechen zu Kniescheiben, jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir sprechen zu Oberschenkeln. Wir sprechen zu Hüftgelenken. Wir sprechen zu Zehen, Herr, die sich nicht mehr richtig abrollen ließen. Herr, wir sagen in dem Namen Jesus, kommt in die Ordnung Gottes. Schultergelenke, kommt in die Ordnung Gottes. Wir sprechen zum grauen Star in Jesu Namen. Grauer Star, löst dich auf. Trommelfell, komm in die Ordnung Gottes. Oh, Infektion, weiche aus diesem Körper. In dem Namen Jesus, Taubheit, taube Geister verlassen jetzt die Körper der Söhne und Töchter Gottes. Danke für deine heilende Kraft jetzt, die hineinfließt. Sprich einfach zu der Sache. Sprich zu der Sache in dem Namen Jesus und lass die heilende Kraft rein. Wenn du gesprochen hast, dann lass einfach bewusst die heilende Kraft Gottes rein in den Körper. Lass ganz bewusst die heilende Kraft Gottes rein in den Körper. In Jesu Namen. In Jesu Namen jetzt. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, die heilende Kraft Gottes, oh, hinein in diesen Körper. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Das ist jetzt deine Gelegenheit, deine Heilung zu empfangen. Durch die heilende Kraft Gottes, die fließt. Halleluja, sie fließt, sie fließt, sie fließt. Da ist noch mehr. Überall im Raum. Lass es einfach fließen. Nicht diskutieren, sondern einfach fließen lassen. Einfach fließen lassen. Diejenigen, die glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Es gibt dazu keine Alternative. Halleluja, Halleluja, Halleluja. In Jesu Namen. Und jetzt sprich zu der Person und sag, durch die Wunden Jesu bist du geheilt. Und wenn es irgendetwas gibt, was die Person vielleicht vorher nur eingeschränkt machen konnte oder wo sie Schmerzen hatte, dann sag ihr jetzt, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Beweg etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. Ja, streck dich aus, beweg dein Knie, was auch immer es ist, da wo die Schmerzen waren. Wenn da ein Gewächs war, dann fühl einfach, wie es jetzt anders ist. Wenn irgendetwas krumm war, dann fühl, was sich verändert hat. Check es jetzt einfach, was sich getan hat. Check es jetzt in dem Namen Jesus. Check es jetzt. Handle jetzt im Glauben. Handle jetzt im Glauben. Handle jetzt im Glauben. Jetzt ist diese jetzt ist die Gelegenheit, im Glauben zu handeln, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer merkt, wer spürt, wer kann feststellen, dass sich was verändert hat in seinem Körper? Wink einfach mal mit der Hand. Wenn sie bei dir was verändert hat, wink einfach mit der Hand. Bei dir, bei dir. Bei wem noch? Bei dir auch. Bei wem noch? Bei dir auch. Bei wem noch? Bei dir auch. Bei dir. Halleluja. Wo hat sich noch was verändert? Wink einfach mit deiner Hand. Wenn sie bei dir was verändert hat, wink einfach mit deiner Hand. Wow, Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lasst weiter die Kraft Gottes rein. Aber wir wollen ganz kurz einfach ein paar Zeugnisse hören. Ein paar Zeugnisse hören von dem, was Gott heute getan hat, okay? Einfach ganz kurz ein paar Zeugnisse noch, was Gott getan hat. Einfach auch, dass unser Glaube dadurch auch weiter gestärkt wird, weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Wenn du was erlebt hast, wenn sich etwas in deinem Körper verändert hat, komm einfach jetzt ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Weil indem du erzählst, indem du Zeugnis gibst von dem, was passiert ist, wird dein Wunder versiegelt, ja? Wird es festgemacht sozusagen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Okay, also komm ganz schnell nach vorne. Wer hat was erlebt? Komm ganz schnell nach vorne und erzähl. Okay? Komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Okay? Okay, wer möchte was erzählen? Wolltest du was erzählen, oder? Nein, okay, nein, ihr seid im Gespräch. Okay, du wolltest was erzählen. Ja. Ich kann meinen Arm wieder bewegen. Halleluja. Amen. Ja. Amen. Jesus, das ist... Und bisschen noch. Aber du kannst wieder voll bewegen. Bewege. Jetzt vor 8 Wochen Nägel und eine Platte einoperiert. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine wunderwirkende Kraft. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Mal sagen mit dem Ganglion, was du vorher gesagt hast, das Ganglion, das ist jetzt verschwunden. Ich habe gar keine Schmerzen mehr. Es ist wie frei. Wow. Ganz frei, ist so ein bisschen dick, Amen. Aber es ist frei. Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich hatte einen Bandscheibenvorfall vor 4 Wochen. Ich wollte meiner Tante beim Schrankschieben helfen. Ja, und habe seitdem immer wieder Schmerzen gehabt und konnte nicht heben. Und jetzt, ich habe keine Schmerzen mehr. Hast du keine Schmerzen? Nein. Beweg's mal so richtig. Es geht alles. Halleluja, und dein Finger hat Gott heute auch gerade gemacht. Ziemlich, ja? Fast ganz gerade. Der Rest kommt auch noch. Halleluja, gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Möchte noch jemand was erzählen, was Gott gerade jetzt oder heute während des Gottesdienstes getan hat? Dann komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl noch, was passiert ist. Ja, manche trauen sich immer nicht nach vorne zu kommen, deswegen gehe ich mal nach hinten. Möchte jemand noch was erzählen? Halleluja. Möchte jemand noch was erzählen, was passiert ist? Okay, preist den Herrn. Ich glaube, dass mindestens noch jemand was erzählen sollte. Mindestens noch eine Person. Ja, genau. Komm her, erzähl mal, was ist passiert. Es ist jetzt nichts passiert, aber ich war gestern im Heilungsraum und ich habe schon ganz lange Depressionen, über 30 Jahre, und hatte eine ganz schwierige Woche auch mit ganz tiefen Suizidgedanken und wurde für mich gebetet und es war so tief und wertvoll. Und ich habe von dieser Frau geträumt, die für mich gebetet hat, die Nacht davor. Ja, genau. Du kanntest die Frau gar nicht, aber du hast von ihr geträumt, die Nacht davor. Und ich deute es, dass es das ist. Und, das war und jetzt hast du gemerkt, dass du frei geworden bist von den Depressionen. Es ist einfach großes Geschehen. Ich kann es im Glauben fassen und ich kann Heilung festhalten. Ja, Amen. Amen. Ja, gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Möchte noch jemand was erzählen? Ja, du wolltest noch was erzählen. Komm her. Was ist passiert? Also ich habe ganz viele Unverträglichkeiten und ich glaube an die Heilung, dass ich nachher essen werde und es wird nichts passieren. Gegen was warst du unverträglich? Habe ich Unverträglichkeit oder Gelenkschmerzen und ich habe die Heilung angenommen und es wird bleiben. Amen, Amen, Halleluja. Schreibt uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Wir haben schon einige gehabt, die von Lebensmittelunverträglichkeiten geheilt worden sind. Schreibt uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Halleluja, preist den Herrn. Jetzt wollen wir einfach zum Schluss, wollen wir noch ein Saatkorn einlegen. Und wir wollen einfach heute Morgen, weißt du, wenn du heute Morgen ein Saatkorn säst, verbinde es einfach, auch im Glauben, mit dem Durchbruch. Weil viele Dinge, die kannst du nicht sofort bezeugen hier, weil sie einfach noch nicht sichtbar sind, weil sie sich erst erweisen müssen in den nächsten Tagen. Dinge, die innerlich sind oder die Umstände oder was auch immer oder auch manche Krankheiten. Und heute Morgen möchte ich einfach, dass du wirklich, weißt du, wenn du deinen Saatkorn heute Morgen säst, verbindest im Glauben mit dem Durchbruch, mit dem Wunder, für das du glaubst und für das du stehst. Auch vielleicht hast du es schon empfangen heute Morgen, du weißt, du hast es empfangen, aber du stellst dich da drauf, indem du sagst, jawohl, ich säe dieses Saatkorn ganz bewusst als ein Saatkorn in diesen Boden der Wunder, weil du säst immer in einen bestimmten Boden. Heute Morgen haben wir einen bestimmten Boden, nämlich einen Boden der Wunder. Deswegen kannst du heute Morgen dein Saatkorn mit dieser Wunderkraft verbinden. Das heißt, du sagst einfach, okay, ich verbinde dieses Saatkorn mit dem Durchbruch oder mit dem spezifischen Wunder, für das ich jetzt stehe, für das ich jetzt glaube oder das ich jetzt bereits empfangen habe. Okay? Also frag den Heiligen Geist zwei Dinge. Frag ihn zuerst, womit soll ich dieses Saatkorn verbinden? Auf welches Wunder soll ich mich stellen? Welches Wunder soll ich ergreifen? Und es einfach versiegeln, indem ich einfach im Glauben dieses Saatkorn sähe. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die du fragst, ist, welches Saatkorn soll ich säen? Was soll ich säen? Welchen Betrag soll ich säen? Okay, wenn du den Betrag nicht dabei hast, dann hast du die Möglichkeit, eine Verpflichtungserklärung auszufüllen hier vor Ort. Unter deinem Stuhl ist eine Verpflichtungserklärung. Die kannst du ausfüllen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause und überweist dann in den nächsten Tagen. Du kannst heute Morgen es auch wirklich so machen, dass du auf die Hälfte, die du in den Eimer reinwirfst, einfach hinten drauf schreibst, den Namen deines Saatkorns. Also wenn du zum Beispiel Heilungsdurchbruch glaubst, dann schreib einfach Heilung drauf hinten. Oder wenn du für einen Durchbruch in deinen Finanzen glaubst, Schuldenstreichung, dann schreib einfach Schuldenstreichung drauf. Oder für einen Durchbruch in deinen Beziehungen, dann schreib einfach Beziehungsdurchbruch drauf. Weil es ist nicht so, dass du von Gott was kaufen kannst, aber es ist eine Sache des Glaubens. Du säst im Glauben und du versiegelst damit deinen Glauben auch, dass Gott derjenige ist, der es macht. Weil, weißt du, das, was du säst, ist sowieso aus der Sicht Gottes eine Kleinigkeit. Aber es geht ums Herz, verstehst du? Das heißt, es geht darum, einfach mit deinem Herzen das zu tun, was er dir sagt und im Glauben das zu tun. Okay? Deswegen einfach frag ihn, Heiliger Geist, was ist das Wunder, auf das ich mich heute stellen soll? Wofür soll ich heute glauben? Und dann schreib einfach das drauf auf dein Saatkorn. Wenn du in bar gibst, du kannst ja auch in bar geben, kannst du auch die Verpflichtungserklärung mit dazu heften, wie auch immer, oder zuwerfen und da drauf schreiben, dein Saatkorn. Einfach tu das ganz konkret im Glauben, weil ich glaube Gott heute wirklich für konkrete Wunder Durchbrüche. Und Saatkorn ist eine Methode, um dieses Wunder zu versiegeln. Nicht das zu kaufen, aber um einfach deinen Glauben deutlich zu machen für Gott. Okay? Also, tu, was dir der Heilige Geist zeigt. Wenn du über Livestream zuschaust, kannst du dich auch daran beteiligen. Kannst du auch voll mit dabei sein. Du kannst nämlich überweisen über unsere IBAN oder du kannst auch per PayPal geben, ganz unkompliziert. Oder du kannst per Kreditkarte geben über unsere Homepage. Ja, frag einfach den Heiligen Geist, was du tun sollst heute Morgen. Wir wollen heute Morgen wirklich auch, wenn wir das Saatkorn eingesammelt haben, wollen wir wirklich auch nochmal konkret uns drauf stellen, dass jedes einzelne Wunder, jeder einzelne Durchbruch, für den wir heute Morgen geglaubt haben, wirklich bei Gott versiegelt ist und dass wir darauf stehen, nicht zweifeln, dass geschehen wird, was wir gesagt haben und es wird uns werden. Amen. Okay. Lassen wir die Eimer durchgeben und wie gesagt, vor Ort, entweder per Verpflichtungserklärung oder in bar, kannst du das tun, was er dir gezeigt hat. Die über Livestream zuschauen, haben die Möglichkeit, über Livestream zu geben, über online zu geben. Und während ihr gebt, lese ich euch noch kurz einfach ein paar Wunderberichte vor aus den letzten zwei Wochen so ungefähr. Nicht alle, aber so zwei, drei Sachen, was so passiert ist. Ein Zeugnis zum Beispiel ist ganz gewaltig. Die Tatjana hat es schon mal in der Glory Life Schule erzählt, aber das sind ja nicht alle da. Und deswegen lese ich es nochmal vor. Das ist der Vater einer Glory House Teilnehmerin. Er hatte Nekrose in seinen Organen. Das heißt, diese Organe waren im Begriff abzusterben. Alles ist abgestorben in seinem Körper. Und die Ärzte sagten, dass er im Begriff zu sterben ist. Also sie hatten gesagt, er wird die Nacht nicht überleben. Daraufhin hat allerdings ist der Mann, haben sie für ihn gebetet, für den Mann, und er hat Jesus in sein Leben aufgenommen, und er ist in dieser Nacht nicht gestorben. Und am nächsten Tag haben ihn 12 Ärzte gründlich untersucht, weil sie sehr überrascht waren, dass er trotz seinem Zustand überlebt hat. Und er ist gesund geworden, und 2 Familienmitglieder haben Jesus in ihr Leben aufgenommen, als sie dieses Wunder gesehen haben. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre dafür. Preis den Herrn. Anderes Glory House schreibt, die Glory House Leiterin, bei einer Teilnehmerin wurde ein Weisheitszahn gezogen, die Wunde entzündete sich und war voller Eiter. Ich sprach Heilung über WhatsApp-Sprachnachricht und schickte ihr diese. Ich bat sie beim Abhören der Nachricht, die Hände über die Wunde zu legen und sich mit dem Gebet im Geist eins zu machen. Die Schmerzen verschwanden sofort, der Eiter floss ab, die Entzündung ging zurück. Halleluja. Preist den Herrn. Ist das nicht wunderbar? Eine andere Glory House Teilnehmerin hat gebetet für eine Frau in Kasachstan, die sich einer Operation wegen Krebs unterziehen musste. Die Ärzte haben sie aufgemacht, aber sie haben keinen Krebs mehr in ihrem Körper gefunden. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Gott heilt Krebs. Gott heilt die unterschiedlichsten Dinge, und Gott befreit auch. Hier habe ich auch ein super Zeugnis von jemandem. Sie schreibt, als ich 16 war, habe ich das Rauchen angefangen. Heute bin ich 40 Jahre alt und bin seit 2020 bei Glory Life. Da Rauchen nicht im Willen Gottes ist, habe ich am Sonntag, 3.9.2023, Tobias Kienle gebeten vom Heilungsteam, dass er für mich beten soll, damit ich vom Rauchen wegkomme. Am Montag, den 4.9., war es soweit. Seit dem Gebet von Tobias bin ich vom Rauchen befreit, und das wird auch immer so bleiben. Danke, Jesus, dass du mich vom Rauchen befreit hast. Halleluja! Preist den Herrn! Ist das nicht wunderbar?